Oder der Fakt, dass er da nun mal 40 Jahre DDR. Der Punkt bei den Amis ist da auch, ich meine, die Südstaaten haben einfach den Krieg verloren. Ja. So, daraus entsteht da wahrscheinlich eine bestimmte Nostalgie oder Erinnerung und so ein Benachteiligungsgefühl. Aber bis sie den verloren hatten sie doch wahrscheinlich nicht. Aber bis sie den verloren haben, hatten sie ja nun mal eine Geschichte. Und die andere Hälfte ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, so, Schluss, ihr seid jetzt alle nur noch, ihr seid keine Südstaaten mehr ab jetzt. Naja, wir sind ja auch immer noch Oststaaten. Also da lässt kann man das vergleichen? Ja auch nicht. Müsste man wahrscheinlich ja mal so in so einen Politik-Gesellschaftswissenschaftler fragen, ob das wirklich so einfach zu vergleichen ist. Naja, mal sehen. Warum soll es jedenfalls aus dem Bauch heraus würde ich sagen, da existiert ein großer Unterschied. Auch wenn jetzt merkst du jetzt, wenn du so Tapes zukriegst, ob die eher aus dem Osten oder aus dem zugeschickt kriegst, aus dem Osten, aus dem Westen kommen? Also in Berlin schon. Also da wird oft mal, ja, weil die Bezirke sagen. Ja, na gut, man kann ja nicht sagen, die können ja durchaus auch umziehen. Also die jungen Menschen sind ja inzwischen so weit. Ich bin übrigens dafür, dass auch andere Bands, die andere Musik machen, permanent sagen, wie sie heißen, weil da muss man nicht mehr auf die CD gucken. Kann man irgendwie so mal kurz zwei Songs laufen lassen, ist alles klar. Das waren die noch. Nee, aber sagen wir mal so, diese ganze Hip-Hop ist doch im Grunde sowieso ein 90er-Jahre-Phänomen. Das heißt irgendwie, vor 89 gab's ja praktisch keinen Hip-Hop, oder? Also jedenfalls kein deutschen Hip-Hop. Im Westen, nicht im Osten. Achso, du redest jetzt von deutschen Hip-Hop. Ja, ich meine jetzt deutschen Hip-Hop. Nö, so, ja. Spielt ja irgendwie keine Rolle. Das heißt, wer jetzt irgendwie deutschen Hip-Hop macht, der ist ja definitiv gewissermaßen, macht er den in einer Welt, in dem mit die Mauer schon nicht mehr gab. Richtig. Also du kannst beim Hip-Hop jedenfalls in Deutschland nicht wirklich sagen, es gibt Ost-Rap und West-Rap. Gibt's nicht. Lässt sich nicht unterscheiden. Also es gibt bestimmt West- und Ostgruppen, also ja, und ein paar, die irgendwie auch permanent betonen, dass sie da und da herkommen. Aber so pauschal irgendwie, nee, ist das so ein Rap. Bei den Amis kann man ja schon noch irgendwie Ostküste, Westküste unterscheiden. Ja, weil die halt auch das an musikalischen Stilen dann auch gleich festmachen. Und das natürlich ein Tick einfacher ist. Und da sind die Deutschen jetzt wieder zu doof und schön, dass sie einen richtig schönen Zoni-Stil machen. Also ja, bayerischen, also so, also hier, wenn du hier sagst bayerischen Rap irgendwie oder keine Ahnung, so Hamburger Rap irgendwie, dann würdet ihr wahrscheinlich an allererster Stelle irgendwie an der Sprache, am Slang, ja, festgemacht, aber nun nicht gerade am Instrumental unten drunter. Ja, stimmt. Bei den Amis wahrscheinlich auch, oder? In Amerika kann man das dann doch schon relativ schnell an der Musik ausmachen, wo die Jungs herkommen. Ja, ja. Was sind denn eigentlich die verbreitetsten Dialekte im Hip-Hop? Schon eher Berlinern, oder? Also wenn ich so Deutschen mitkriege, dann kriegt man... Also ich meine, gibt es schwäbischen Hip-Hop? Dass sie so richtig, also Schwäbisch sprechen? Nee. Die sprechen dann eher Hochdeutsch. Und wenn sie Schwäbisch sprechen, dann weil sie irgendwie Hochdeutsch nicht richtig können. Aber ich meine jetzt so Berliner-mäßig, ich glaube, ich weiß nicht, hier so, PR-Kantate, oder? Der rotzt doch schon rum. Das auf jeden Fall, ja klar, logisch. Also anhand der... Dann aber Sächsisch gibt's ja auch nicht, oder? Es gibt jetzt diesen Reggae-Menschen, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Ja, da gibt es so einen deutschen Reggae also richtig hardcore auf Sächsisch, aber ich komme gerade nicht auf den also, Namen. Aber der soll dann auch schon Plattenvertrag. Der gleich. Soll dann aber auch komisch sein wahrscheinlich, oder? Oder man hört das, also man denkt zuerst, dass das jetzt ein Witz ist, so wie einer von diesen ganzen Internet irgendwie lustig Witzen irgendwie so. Da hat sich jetzt einer mal was ausgedacht, aber wenn man den dann... wie heißt der denn? Ja, ey, kommt in mein Karl-Marx-Städter Ghetto, hier brennen die Mülltonnen. Nee, aber er singt dann wirklich im schönsten Sächsisch irgendwie also eigentlich so ein Reggae-Thema hoch und runter. Also man merkt es schon recht schnell, das ist ihm auch sehr ernst. Wobei da jetzt kommt aber leider nicht auf den Namen. Wahrscheinlich einer von den Anrufern wird das jetzt bestimmt. Aber das kennst du ja, das hat auch eine große Vorgeschichte, Jürgen Kehrt, oder? Der erste DDR-Reggae mit Hallo kleine Mutti, oder wie hieß das? Bist du jetzt besser als ich. Kennst du den nicht? Den Namen habe ich schon mal bestimmt. Das war die erste Reggae-Nummer im Osten, überhaupt. Gut. Jürgen Kehrt. Die hast du jetzt zufällig dabei? Jürgen Kehrt, ich glaube, ich hab sie dabei. Ich weiß jetzt nicht so genau. Ich habe ja für heute schon immer eher so... Was war denn der erste... Gibt es so ein Ost-Hip-Hop? Also nee, eigentlich nicht, oder? Na klar, weißt du doch selbst auch. Nee, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Rockhaus. Rockhaus? Die haben Hip-Hop gemacht? Na, die haben die ja. Ich kenne die immer nur als so eine Bonbon-Schokoladen. Nee, die haben doch aber Kaugummi-Band. In der Zeit, wo die angefangen haben, da war das doch auch irgendwie hip, so ein bisschen rumzusprechen im Song. Ich weiß gar nicht mehr. Ja? Klar. Aber du würdest Rockhaus jetzt schon quasi unter so Vorform quasi von Hip-Hop. Also so jetzt so aus heutiger Sicht würde ich das mal irgendwie so fast ganz frech behaupten, dass die so unabsichtlich... Echt? Die Gottväter der ostdeutschen Hip-Hop-Bewegung. Welchen Song würdest du da nennen? Da muss ich ja... Disco in der U-Bahn. Disco in der U-Bahn ist quasi der erste Hip-Hop? Also, boah! Also es gibt vielleicht noch einen, der älter ist, aber müsste man jetzt mal wirklich sich mal so den ganzen Katalog von Amiga und Co. Veröffentlichung anhören. Aber genau, ich weiß das jetzt nicht. Wie genau muss man denn eigentlich unterscheiden zwischen Hip-Hop und Rap? Och nö. Da war denn jetzt mal eine ehrliche Frage, darf ich die nicht stellen? Na, Hip-Hop oder ist, kannst also, du dir also, ein also im Zweifelsfall ist erstmal Hip-Hop so alles. Also auch alles, was du scheiße findest. Und Rap ist eigentlich eher, kannst du immer. Hip-Hop ist erstmal alles? Ja. Aber, und Rap kannst du dann so eher so an der Tätigkeit des Rappens irgendwie so festmachen. Ich rede mal weiter, ich muss jetzt mal Licht machen. Du musst mal kurz nach Hause fahren und die CDs holen. Genau, Jürgen Kehrt, den ersten, mal, irgendwo muss er hier sein. Red weiter, du wirst, wenn hier ein Loch entsteht, dann werden die total verrückt, dann werden wir morgen zur Intendantin zitiert und dann heißt es gleich wieder, ja, warum haben sie nicht gesprochen? Sie waren auf Sendung, sie werden doch bezahlt und zwar werden sie dafür bezahlt, dass immer was im Radio zu hören ist, egal was zu hören ist. Genau. Selbst wenn es scheiße sein sollte, das ist egal, auf jeden Fall muss was zu hören sein. Über Scheiße können wir später reden, sie oder? Sie verunsichert die Techniker. Genau. Die denken, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Genau. So sagt man, hier ist es! Ist das nicht spitze? Habe ich dann doch dabei. Hey, junge Mutti. Ich dachte, du kanntest den. Ich dachte irgendwie, eigentlich kennt den dann so im Osten dann doch jeder? Jetzt sind wir wieder bei Osten und Westen. Ist doch die ganze Zeit bei Osten. Ja. Und ein bisschen aber, Westen. Also so im Umkehrschluss. Ja, sozusagen. Nee, aber so, da dachte ich schon, dass das irgendwie als Ostler, der sich mit Musik beschäftigt, dass jeder den, also ist ja Quatsch wahrscheinlich, aber dass jeder den eigentlich kennen muss. Aber auf deine ursprüngliche Frage wollen wir jetzt nicht mehr zurückkommen. Was waren die? Hast du nicht aufgeschrieben? Ob man das unterscheiden kann. Stimmt, das war eine von den Fragen. Ja, dann war die Frage nach den Dialekten. Und wie, im mit, den 16, wie mit den 16-Jährigen und wie jetzt mit ist. Mit den 16-Jährigen. Nee, das können wir ja bitte nicht bestimmen. Das müssen ja die Anrufer dann machen. Das müssen die sagen, oder? Oder hast du da so Hinweise, Indizien? Ja, du bist ja selber nicht mehr 16. Tut mir leid, André, wenn ich jetzt hier ein Geheimnis verraten. Also, wir dachten immer, unser Hip-Hop-DJ bei Radio Fritz ist total 16-jährig. Ich bin ja da sehr zuversichtlich, dass da irgendwann noch mal was passiert. Also was heißt denn, was passiert? So in den nächsten Generationen, so, dass das alles mal wieder gut wird. Ja. Dass wieder die Postämter, Bahnhöfe und Telegrafenämter besetzt werden und genau, jemand das an wir alle aufwachen an alle, und das war eigentlich alles nur ein schöner Traum. Weißt du, wachen auf, kicken aus dem Fenster, überall hängen rote Fahnen. Genau. In diesem komischen Film so, ja. Dann siehst du so eine Mauer und denkst dir so, haha, Pappe, hier wird ein Film gedreht und dann stößt du dir den Kopf und weißt es echt. Genau, dann gehst du runter, kriegst vom Volkspolizisten erstmal ihn in die Fresse und weißt, das war jetzt kein angestellter Schauspieler, sondern das güldet jetzt. Oder wenn, denn ziemlich guter, aber... Ja, aber ich glaube schon, also weil logisch, also ich meine, irgendwann muss das ja mal aufgearbeitet werden. Das kann ja nicht immer irgendwie gut, also so pauschal irgendwie alles scheiße gewesen sein. Ja, aber kann man doch trotzdem alle irgendwie wegdrücken, bis es irgendwie nicht mehr da ist, bis sich keiner mehr erinnern kann. Stimmt. Ja, ich sehe, du bist eher historischer Optimist. Ja. Dicke Pessimist oder Realist, je nachdem, wie man das sieht. Ja, eigentlich nicht. Nee, du stellst Fragen. Ist das stimmt. Kann man das so als Pessimist irgendwie gleich wieder definieren? Nee, das ist doch eigentlich eher nach vorne so. Frage ist keine klare. Sagt genau. Der Anwalt. Du willst Antworten haben. Genau. Du hast doch nicht Uffi eben. Schönes Trainingsjack habe ich, oder? Ja. Ja, gut, okay. Also ich habe mir gerade vorgestellt, also eine richtig coole gelernte Westfirma hätte das natürlich mit dem W besser hinbekommen. Ne, wahrscheinlich. Wie hinterher. Okay. Naja, spiel mir doch mal dieses Lied vor. Hast du auch Rockhaus dabei? Nee, hab ich. Kann schon sein. Also nicht jetzt direkt, aber Sampler dabei sind, könnte auch Rockhaus. Zonen-Sampler könnte auch Rock. Also zum Beispiel kennst du? Ja, Bonbons und Schokolade war das? Ich glaube, Disco in der Uhr. Aber spielt auch mal Bonbons und Schokolade. Das habe ich, glaube ich, auch schon mindestens 20 Jahre nicht mehr. Aber jetzt muss ich hier erstmal, aber ich habe ja vor allen Dingen auch noch... 20? Was bin ich für ein frecher Lügner? Mindestens... Noch Prinz dabei. Kennst du Prinz noch? Mit Ich stehe auf DT64? Oh, mein lieber Scholli. Naja, so jedenfalls bezahlter Jubeler, ja? So eine musikalischen Trouvaillen heißt es, glaube ich, werden hier heute... Ich habe Rabatt bekommen damals irgendwie, als er im Tonstudio... Ja. Als sie das gemacht haben. Ja. Ja, nee, das klingt so, ist schon ein bisschen eher so ironisch hinterfotzig eigentlich. Aber jetzt erstmal sächsischer Zonen-Reggae und zwar von 1981. Also das war, wann haben dann Clash angefangen mit, das wirst du Johnny jetzt ganz genau. Ende der wann haben die also angefangen mit Reggae? Mit ihren so Reggae-Dingern so. Da. Ja? Ja, klar. Naja, ey. 77, 78. Ich sag nur wirklich, ostwestliche Popmusik, da sind zwei... die Reggae-Avantgarde, das sind eben The Clash und Jürgen Kehrt. Und den hören wir jetzt. Clash, Reggae-Avantgarde? Naja, so Reggae rüberzunehmen in diesen Coolness-Dings, weiße Männer, weiße Kunststudenten-Bereich. Draußen warten sonst so ein paar Brandenburger Rastas und wir hauen nicht mit der Pfeife. Ja, ich meine doch nicht richtig Reggae. Aber Johnny hat mir mal erzählt, was für ein Schock das für ihn war, als sie auf immer Reggae gemacht haben. Das könnte er sich nicht vorstellen. Also so, Reggae, wir sagen mal, integriert haben. Wird ja so Öko plötzlich war, anstatt so... Ja, ich weiß nicht, ob damals Öko war. Damals müsste es irgendwie auch ganz bizarr gewesen sein, oder? War die Welt auch noch so richtig unterteilt und man hört das oder das, also das ist ja heute immer noch so, oder das, und dann setzen die sich irgendwie forsch darüber hinweg. Stimmt. Bis hin zu, naja, Serge Gainsbourg, also im Grunde die drei Experten der Donald Reggae-Platte, mit der Band von Bob Marley übrigens, was man... Serge Gainsbourg mit der Band von Bob Marley? Ja! Das hört sich lustig an. Natürlich, ja, ja, ist super. Man hört es nicht so direkt, dass es jetzt irgendwie die Band von Bob Marley ist, aber irgendwie ist es schon irgendwie cool. Also kann man sagen, Jürgen Kehrt, Serge Gainsbourg und The Clash. Von denen hören wir jetzt aber Jürgen Kehrt mit so einem didaktischen Song. Das war ja in der DDR dann irgendwie auch ganz schön verbreitet, dass sie wirklich irgendwie Messages hatten. Oder? Nicht dist, sondern so ein bisschen, ey, Mann, hör doch mal auf, sei doch mal, mach doch mal so, geht doch auch, kick mal einer an. Genau, oder? Steh auf. Genau, Jürgen Kehrt. Und jetzt hör mal hin, schöner Thüringer Zonenreggae. Kommst du aus dem Tor, du willst zum Kindergarten. Du holst dort ein kleines ab, ja, es wird schon auf dich warten. Danach habt ihr noch viel zu besorgen, für heute Abend und für morgen. Ihr rennt dann durch die Stadt und ihr wühlt euch durch Geschäfte, das braucht Kräfte. Und da passiert's, die kleinen Beine kommen nicht mehr mit. Ein Bordstein bringt sie aus dem Tritt. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Wird es verrückt, wenn ihm was passiert, trotzdem hast du ihn einer rein. Du sagst, ihr hättet auch gekriegt, wäre groß geworden, geschadet hätte euch das nicht. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Würdest verrückt, wenn ihm was passierte, trotzdem hast du ihm eine rein. Thank you. Hinterher tut's dir selbst oft leid. Man ist eben auch so nervös. Doch bevor dir wieder mal die Hand ausrutscht, denk doch mal an dieses Lied. Hey, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Hallo junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Du sagst, es wär dein Liebstes, könntest ohne es nicht sein. Wird es verrückt, wenn ihm was passierte, trotzdem haust du ihm eine rein. Manchmal bin ich ja noch ein bisschen verunsichert. Irgendwie ist es mir gelungen, mit wunderbarem sächsisch grundierten oder thüringisch grundierten Zonen-Reggae den Kollegen Langfeld hier vertrieben zu haben. Das war Jürgen Kehrt mit Hey junge Mutti. Ist echt ein wunderbarer, ein rührender Song, oder? Findet er nicht? Hey junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind? Das ist, also das erwartet man ja heute unter Popmusik dann tendenziell eher nicht mehr. Ja, jedenfalls. Jetzt kommen gleich Nachrichten. Würde ich mal Tag sagen. Ich würde mich ganz gerne. Ich weiß, ist natürlich uncool an so einem. Soll man es jetzt einfach ignorieren, aber nee, ignorieren ist doof, nicht ignorieren ist ja ohne bestimmte Form von zur Kenntnis nehmen, nicht ignorieren ist irgendwie betet oben, bisschen doof. Ich würde schon ganz gerne fragen, wie weit spielt denn diese Ost-West-Scheiße in eurem Leben noch eine Rolle? Wie weit spielt denn diese, ich bin Ostler, ich bin Westler, hat das eine Funktion zur Selbstdefinition? Wie weit gibt es da noch Erfahrungen mit anderen Leuten, von denen man dann feststellen muss, ich kick an, diese Erfahrung mache ich dann immer nur mit der Ehensorte, entweder mit den Ostlern oder mit den Westlern. Wer dazu was beitragen will, der kann dann hier gleich nach dem Fritz-Dings-Info hier anrufen. Warte, unter der Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, ansonsten knallen wir jetzt hier erstmal das Intro-Ding drin und dann machen wir nochmal die Ausgangsposition klar. Dann kommt ein Fritz-Dings-Info und dann jetzt richtig los. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten leben in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Geht sie frei, habe ich so oft gepflegt. Doch die dort oben sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nichts zählt. Doch ich bin nur zu dir, ich hol dich dort raus. Ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du liebst stark, da sperrten sie dich ein. Doch ich bin zu dir, ich hol dich dort raus. Ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück. Und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stirbt sie ein. Du und ich, das ist mehr als Worte sagen können. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Kenner kennen den Song, Kenner wissen, wer das war, Christian Anders. Kurz nach Bekanntgabe wurde ihr Konzert in eine größere Halle verlegt. Und dann noch einmal. Und jetzt hoffen wir, dass die Columbia-Halle groß genug ist. Fritz präsentiert Panic at the Disco. Panic at the Disco live. Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr, Columbia Halle, Berlin. Panic at the Disco. Ganz groß in Amerika und bald auch ganz groß in Berlin. Dank Fritz. Und das hört man. 22.32 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit die Mauer hat uns getrennt, Grisha Sedelke. Okay, Achtung, Ernst. Nach der Entführung eines türkischen Passagierflugzeuges in Süditalien haben sich die beiden Kidnapper der Polizei gestellt und Passagiere und Besatzungsmitglieder freigelassen. Das melden die italienischen Medien. Offenbar wollten die beiden Türken gegen den Papstbesuch in der Türkei wegen seiner islamkritischen Äußerung protestieren. Am Brandenburger Tor in Berlin haben hunderttausende Menschen auf der Festmeile den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die Organisatoren erwarteten bis zum Abend über 280.000 Gäste. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel fand die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit statt. In der Ostseehalle hielten Politiker von Bund und Ländern vor insgesamt 1.200 Gästen ihre Festreden. Wegen erneuter Warnstreiks bei der Bahn kommt es morgen im Großraum Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie die Gewerkschaft Transnet und GdBA am Abend ankündigten, soll es am frühen Morgen im Regional- und Fernverkehr zu befristeten Arbeitsniederlegungen kommen. Die S-Bahn soll jedoch nicht betroffen sein. Beim Neonazi-Aufmarsch in Leipzig ist es heute zu Zusammenstößen zwischen linken Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden 10 Menschen verletzt, unter ihnen 4 Beamte. Fast 160 gewaltbereite Demonstranten waren nach Polizei Polizeieingaben in Gewahrsam genommen worden und 4 davon verhaftet worden. Die rund 2000 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet konnten einen unmittelbaren Zusammenstoß der Lager verhindern. Wetter. Abends und nachts haben wir zeitweise Regen. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 10 Grad. Morgen ist es dann wechselhaft und kaum noch Regen und nur noch maximal 18 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin, Mitte und Tiergarten. Wegen der Feier zum Tag der Deutschen Einheit sind viele Straßen rund um das Brandenburger Tor noch bis morgen früh gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,1... Dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. So, und damit kommen wir durchaus zur Vorgeschichte auch dieses Senders hier. In einer geschichtlichen Situation, in der die beiden Teile Deutschlands zusammenwachsen, eröffnen sich auch neue Perspektiven für eine Zusammenarbeit der Rundfunkanstalten. Noch vor einem Jahr standen Radio DDR und RIAS in unterschiedlichen politischen Lagern. Nachdem im Zuge der Perestroika in der Sowjetunion und in den Völkern Osteuropas und natürlich auch das ganze deutsche Volk zu einer Selbstbestimmung finden, können sich die Medien der DDR demokratisch erneuern. So öffnet sich auch der Rundfunk der DDR den ehemals als gegnerisch empfundenen Journalisten von RIAS Berlin, die uns ihre Hand reichen, um beim Aufbau eines demokratischen und pluralistischen Rundfunks zu helfen. RIAS, dessen Programm ab sofort auf einigen Frequenzen von Jugendradio ausgestrahlt wird, baut mit Journalisten und Redakteuren von Radio DDR Arbeitsgruppen auf, die insbesondere die spezifischen Probleme der Bevölkerung auf dem Gebiet der DDR aufarbeiten. Gleichzeitig geht Jugendradio einer neuen Perspektive entgegen. Wenn diese Frequenzen nun in wenigen Sekunden abgeschaltet werden. Wenn man fragt, ob das eine Entscheidung auf Dauer ist, wie es in der Erklärung klingt, ist das eine Entscheidung auf Dauer? Berliner Festwochen 1990. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in den folgenden 90 Minuten senden wir die Aufnahme des ersten Konzertes der diesjährigen Berliner Festwochen. Wir leben in der Bachschen Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin. Man wird die roten Götter schleifen, viele werden es nicht begreifen. Götzen, die da pisst sich ein, so einfach ist es, Mensch zu sein. Hat es den Freundinnenbündnis mit der Richtigen Einheitspartei Deutschlands geschlossen. Es in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Das Volk, es wird im Schwanz verfallen und eine alte Hymne lallen. Morgen wird es untergehen, der Götzendiener pisst sich ein. Es könnte alles falsch gewesen sein. is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hin und wieder muss es sein, manchmal gibt es ein paar Themen, die ich dann doch tendenziell eher, weil sie dann doch mal anstrengend sind, meide wie die Pest. Aber heute dachte ich mal, jetzt reden wir doch nochmal über, wenn reimt sich auch über Ost. Und West, ist das irgendwie eine Orientierungshilfe? Ist es ein Problem? Ist es wichtig? Ist es kompletter Quatsch? Ist es etwas mit dem, wodurch ihr euch irgendwie definieren könnt, über das ihr andere begreift oder nicht begreift oder gut oder scheiße findet? Ost und West, hier ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Volle Ostler. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Laura. Hallo, wer ist da? Laura. Laura, du klingst so. Echt? Ja. Hast du ein Festnetztelefon oder ein Handy? Festnetz. Dann hau mal ins Telefon. Das war doch nicht erhauen. Nee, klingt immer noch total... Laura! Ja. Ja, Mann, woran liegt denn das da? Oder hau mal irgendwie aufs Mikrofon oder irgendwas. Du klingst wirklich ganz schrecklich. Nee, das liegt bestimmt an der schlechten Verbindung so von unserem Anbieter. Wie, was habt ihr für einen Anbieter? Darfst du so sagen? Naja, natürlich. Wenn es schlechte Verbindung ist, ist es ja nicht gerade Werbung. T-Mobile? Ja, ganz schlecht im Moment. Aber du sollst doch eigentlich Festnet sein, denke ich. Festnet. Na ja, gut, Laura, egal. Von wo bist du an? Aus Lichtenberg. Aus Lichtenberg? Mhm. Du könntest nicht scheißer klingeln, wenn du aus Ulaanbaatar anriefest. Ja. Ja. Laura, wie alt bist du? Ich bin 15. 15. Das heißt, du gehst praktisch noch zur Schule. Genau. In Lichtenberg. Genau. Was ja jetzt nicht gerade einer der klassischen Westbezirke ist. Nee, gar nicht. Sondern eher im Gegenteil. Genau. Wenn du jetzt mal, und die Klasse, sind die jetzt auch quasi, ihr wisst was, alle Ostler oder jetzt da schon irgendwie so durch? Nee, genau, das wollte ich nicht erzählen. Und zwar sind da so zwei Sachen, das ist mir so aufgefallen. Und zwar einmal war irgendwie der erste Tag in der neuen Schule in der dritten Klasse, da ist dann so die erste Frage von meiner Klassenlehrerin, so, wer ist denn hier Ossi und wer ist hier Wessi? Und da hat die Lehrerin gefragt. Genau. Ich glaube, damals war ich eine von ganz wenigen, echt zwei oder drei Leuten, die sich dann meldeten und sagen, ja, ich bin Wessi. Und da war ich schon so, echt? Und dann so, ganz, ja. Oh Mann, Laura, ey, die Verbindung, tut mir jetzt wirklich leid, ich würde mich ja gerne weiter unterhalten, aber die Verbindung ist extrem scheiße. Kannst du einfach nochmal versuchen, nochmal anzurufen? Ja, oder ihr ruft mich zurück. Vielleicht ist das besser, das ist nicht immer besser. Nee, das kann ich ja irgendwie nicht, weil ich ja hier beschäftigt bin. Okay, dann ruf ich nochmal. Ja, versuch's einfach nochmal. Okay. Okay, danke, tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo, ich bin's, Wolle. Ah, Wolle! Grüß dich, Kuttner. Ja. Sag mal, das ist ja, ja, da ist ja selten, dass du direkt anrufst, wa? Eigentlich ist ja jetzt immer dann doch der halbautomatische Anrufbeantworter immer eher dein Medium. Ich muss dich persönlich sprechen. Na los, sprich mich mal persönlich. Wiedervereinigung 16 Jahre oder 17 Jahre? Also Vereinigung 16, aber Mauerfall 17 im Grunde. In der ARD haben sie gesagt 17 Jahre. Na, ist Quatsch. Die Mauer ist 89 gefallen. 89, das ist 17 Jahre her. Durchgerechnet. Sind ja, aber Tag der Deutschen Einheit war 3. Oktober 90. Das ist 16 Jahre her. Da war ich in Frankreich. Also das heißt, gestern vor 16 Jahren gab's noch DDR und Bundesrepublik und heute vor 16 Jahren gab's nur noch Bundesrepublik. Dummerweise war ich in Frankreich und habe das nur mitgekriegt, dass die DDR untergegangen ist. Wann warst du? Du warst jetzt nicht ein Jahr in Frankreich. Nein, nur drei Wochen. Warst du jetzt 89 oder 90 in Frankreich? 1990. 90? Ja, aber das konnte man dann schon 89 mitkriegen, dass der Osten nicht mehr hält. Aber 1989 sind doch die Bürschen, die Bürger auf die Mauer gelaufen. 89 ging die Mauer auf. Es und dann dümpelte das noch eine Weile hin, 9. November, dann war noch Weihnachten und dann war Silvester und dann war Volkskammerwahl und dann war Währungsunion und dann haben sie gesagt, jetzt reicht es, zwei Deutschlands sind zu viel, die machen so viel Ärger, machen wir eh in Deutschland und das macht dann auch Kosten. Mehr als Kosten. Genau. Weißt du was, ich wollte dir gerade was vorspielen und ich habe mich so geärgert, ich habe das gerade gelöscht. Und zwar ist es eine alte Aufnahme aus der alten DDR. Und was? Und zwar von Walter Ulbricht. Und der Ulbricht ist doch damals in Urlaub gefahren, hinten immer in Sachsen, weißt du, hat er Urlaub gemacht. Aha. Und da hat er doch die DDR-Bürger begrüßt. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, ja. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich habe das gerade gelöscht. Warum denn das? Und zwar, das haben sie mal bei Arte ausgestrahlt. Das alte Politbüro. Ja. Die wohnt haben da in Wandlitz. Bitte? Wandlitz. Wandlitz, genau. Genau. Und den Juting, Westfahrer und sowieso und so wie. Und Erich Honecker ist doch angekommen und der hatte doch, oder, ich meine, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Kuttner? Ja? Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja in Westberlin groß geworden. Jawolle, ich weiß. Ich muss so. Aber jetzt sag mal, warte mal, jetzt muss ich gleich mal jeden fragen. Also, weil es geht ja schon so ein bisschen um Osten, Westen, wie weit das noch eine Rolle spielt. Du bist ja, machst mal gerade ein bisschen leiser. Du bist du ja auch nicht mehr so eine ganz junge Generation. Bin hast ich du nicht. Denn, nee, bist du nicht. Sag mal, hast du Freunde, Wolle? Ja. Ja, Freunde ist gut. Also, sagen wir mal, so schon so doch irgendwie, also so 3, 4, 5 Leute, die man irgendwie ja, deutlich enger kennt. Gibt's da drunter Ostler? Kannst ehrlich sein. Ganz, da muss ich über, lass mich überlegen. Lass mich mal eine Sekunde überlegen. Nee, leider nicht. Siehst du? Ist schon erstaunlich, oder? Ist auch ja kein Vorwurf. Ich meine, man muss ja jetzt nicht jeder irgendwie eine Patenschaft über den, die Ostler übernehmen, eine Patenschaft über den Westler und die Westler eine über den Ostler. Also ist natürlich klar, du hast deine Freunde in der Zeit, in der man Freunde findet, wenn man so lange Freunde hat, gefunden, als doch keine Ostler so frei auf dem Markt verfügbar waren. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, als ich damals noch als in Westberlin groß geworden bin, ich da zu den Jugendfestspielen rüber gefahren, 1973 war das. Ja. Und da habe ich mich ganz wohl gefühlt, wa? Ja, aber das war glaube ich eher so ein bisschen Ausnahmesituation. Ja, ich weiß, ich habe früher bei der Deutschen Bundespost gearbeitet, das ist Westberlin, wie gesagt, ich musste das immer anmelden. Ja. Wenn ich in Osten fahren wollte, musste ich das immer anmelden. Musstest du mal melden? Ja. Warum ditte? Dass du da nicht ausspionierst, umgedreht? Ach, da wird der Stasi mich nicht verhaftet oder weiß ich, was mich ausgelauscht. Da musstest du das im Westen ja gegen Stasi melden, gewissermaßen. Ja, ja. Das war immer anstrengend. Ja, glaube ich. Aber weißt du, Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, das hast du auch wieder recht, wa? Genau. Die Wünsche wachsen nicht auf Bäumen. Gut, ja? Wolle, na dann. Nee, warte mal, Moment. Ach so. Was haben wir jetzt? 16 Jahre Wiedervereinigung oder 17 Jahre Vereinigung? Wiedervereinigung 16 Jahre, Mauerfall 17 Jahre. Oh, das schreibt mir jetzt mal auf. Ja, aber das ist doch klar, das eine kam vor dem anderen. Erst ist die Mauer gefallen, dann waren sie alle ein Jahr lang durcheinander und dann haben sie gesagt, dann können wir doch, wenn sowieso keine Mauer mehr da ist, können wir eins draus machen. Weißt du, was ich heute mitgekriegt habe beim RBB, diesen Bericht? Kennst du noch die Tamara Danz? Ja. Mensch, mir sind die Tränen heute gelaufen. Oh, soll ich sie nachher vielleicht nochmal spielen, so ja? Ich würde mich so riesig freuen. Na, mach ich nachher. Jetzt hätte ich erstmal für dich Ulbricht und ein Kompromissangebot. Niemand hat eine Absicht, eine Mauer zu bauen. Und, ein anderer. Kommt die in die DDR, da sagt er da. Und danach kommt dann, das ist dann jetzt aber auch ein Tribute an Westen, ideal, und zwar... Ich lasse mich erschießen. Komm, wir lassen uns erschießen an der Mauer, oder? Geht ja nur nicht mehr, die Mauer ist weg. Weißt du was, Kunden, dann darf ich dir ganz schnell sagen, den einzigen außer den ich liebe, bist du. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss, Walle. Ciao. Liebe westdeutsche Gewerkschaftler, liebe sozialdemokratische Genossen, liebe westdeutsche Jugendliche, kommt in die DDR, schickt eure Studiendelegationen und guckt euch das selber an. We'll be right back. Ja, geht auch nicht mehr. Wir lassen uns erschießen an der Mauer Hand in Hand. Muss man schon einen Potsdamer Platz fahren, die Davis-Zentrale und da von der Treppe springen. Oder irgendwie so Geschichten machen. Ist aber natürlich alles nicht so spektakulär. So ist das Leben eben. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, wir reden heute so ein bisschen, also oder mich würde irgendwie interessieren, ob es noch so ein Problem ist, ob es noch irgendwie wichtig ist, dass man aus dem Osten kommt, dass jemand aus dem Westen kommt, dass man selber aus dem Westen kommt, dass jemand anders aus dem Osten kommt. Ob es irgendwie so als Wahrnehmung noch ein Problem spielt, ob es noch so Grundmissverständnisse, Grundauseinandersetzungen zwischen Ostlern und Westlern gibt. Wer sich an der Sendung hier beteiligen will, hat die einfache Möglichkeit, hier anzurufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Er ist der Sputnik. Sputnik? Yes. Klingt nicht direkt nach einem Westler? Nein. Nein? Wer der Osten, ja. Von wo aus rufst du an? Aus Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder? Jo. Ja. Wobei, da hättest du ja irgendwas schon mal in Frankfurt entweder? Was heißt? Ob du schon mal in Frankfurt entweder warst? Oh, blödes Wortspiel. Ob du schon mal in Frankfurt am Main warst? Nee. Nein, um Gottes Willen. Was heißt um Gottes Willen? Da kann man hinfahren. Ja, man kann, aber man ja. kann das verhindern. Frag mich doch mal, ob ich schon mal in Frankfurt oder war. Da warst du schon, oder? Nein, um Gottes Willen. Doch, war ich schon. Na. Na. Muss man hin, oder? Wobei, ja, ich bin mir nicht sicher, ob nicht wirklich Frankfurt oder das irgendwie etwas dünnere Eis ist, auf das man sich begibt im Vergleich zu Frankfurt. Aha! Gut! Sag mal, aber Frankfurt oder kann man ja wahrscheinlich eine der östlichsten Städte Deutschlands, oder? Ja. Ja, wobei, da sagen wir so was wie Görlitz und so ist ja dann doch immer noch. Oder wenn man so die Deutschlandkarte liegt, dann liegt ja so München östlicher als Erfurt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Münchner, die alten Zonis! Bah, ja, naja, Himmelsrechnungen helfen ihm ohne weiter. Wie alt bist du denn? Ich bin 27. 27? Ja. Na, da hast du ja dann auch noch so, also wissen, von dieser Form von historischem Ereignis, Mauerfall, deutsche Einheit und so was, wenigstens so halbwegs schon noch eine Erinnerung, oder? Na gut, mitgekriegt, ja. Na, wie, warte, du warst 10er, 9er, 10, 11. Sieben, wie alt bist du? 27? 27. Vor 17 Jahren warst du 10, als die Mauer gefallen ist? Ja. Das hat ja in Frankfurt-Oder überhaupt einen Dreck genutzt, oder? Weil die ist ja in Berlin gefallen. Außerdem war da irgendwie also Polen. So, das heißt, um irgendwie im Westen zu kommen, musste man schon einen weiteren Weg auf sich nehmen als Frankfurt-Oderianer. Das ist so wahr, ja. Kannst du dich erinnern, weil du das erste Mal in West-Berlin gewesen bist? Ja. Das war da 4 Jahre später, nehme ich an. Nein. Als deine Eltern einen Zwischenstopp eingelegt haben auf ihrer Urlaubsreise in den Schwarzwald. Nicht? Nein. Aber alleine, aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal alleine in West-Berlin warst? Alleine, oh Gott, nein, das, Gott. Was heißt denn nein? Naja, oder mit Kumpels, aber jetzt nicht mit, also mit erziehungsberechtigten Aufsichtspersonen. Alleine, weil gerade Zivi war da, ja. Als Zivi? Ja. Also dann schon mit 18, 19, ja. 20? Ja. Und? Aufregend? Na, das ist anders als bei uns hier, oder? Denke ich. Ey, da wollen wir uns mal nichts vormachen. Berlin, auch West-Berlin. Da kann man als Frankfurt-Oderianer nicht so einfach sagen, nichts anderes als bei uns hier. Berlin war mehr vorher schon. Ja, nein, ich habe jetzt aber nach West-Berlin gefragt. Ja. Schon ein bisschen anders als Frankfurt-Oder. Das ist oder? Richtig, ja. Ja, ja, das ist richtig. Also. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Ja, was wolltest du noch? Ja, genau, wen rufst du eigentlich an? Was wolltest du denn eigentlich sagen? Genau. Ich muss ja sagen, dass das Ost und West eigentlich da Schwachsinn ist, das zu unterteilen, weil, es gehen ja doch viele zum Westen hin. Von uns jetzt auch hier. Ja. Aber ich meine, das vermischt sich ja im Prinzip. Da muss ich mal gleich Einspruch. Also wenn man in den Westen hingehen will. Ja. Dann ist es ja doch schon ganz sinnvoll, wenn man Osten und Westen unterscheiden kann. Weil du sagst, es ist ein Schwachsinn, das zu unterteilen. Das aber die Unterteilung ist ja die Voraussetzung, um überhaupt dann in den Westen gehen zu können. Sonst würde man in Görlitz landen. Wenn man das jetzt nicht auseinanderhalten könnte. Verstehst du? Na, aber das vermischt sich ja im Prinzip. Die gehen dahin. Naja. Sag mal, ist jetzt, hast du wirklich das Gefühl, dass sich jetzt Frankfurt Oder so irre vermischt hat? Ich weiß, dass viele weggegangen sind, ja. Ah ja, weggegangen. Ah ja, weggegangen ist ja jetzt aber nicht direkt so eine, die Elementarform von Vermischung, oder? Also das heißt einfach weniger geworden. Moment, ich habe eine Freundin aus dem Westen, von daher vermische ich es doch wieder. Und, wo wohnt die? Die besuchst du dann hin und wieder in Spandau, oder was? Nee, die kam aus Dortmund, ja, hier. Von da. Aus Dortmund? Vermischt sie das, ja. Das heißt, ihr habt euch so vermischt? Ja. Und, wie ist es mit so einer Westfreundin? Sehr schön. Echt? Jupp. Yep. Gibt es da einen Unterschied zu Ostfreundinnen? Ja. Doch, muss ich sagen, die Sicherheit ist. Sag mal eben, du hast doch gesagt, man soll da keine Unterscheidung machen. Und jetzt sagst du aber sofort, dass Westfreundinnen besser sind. Nein, die sagt ja nicht besser. Nicht aber besser? Schlechter? Sie ist doch lockerer als die ich vorher hatte aus dem Osten, sag ich mal so. Und das war jetzt, und das meinst du, ist jetzt gewisser was in ihrer westlichen Herkunft geschuldet, dass sie lockerer ist. Nein. Nee, deine Ex-Ostfreundin so total kommissarinnenmäßig immer FDJ-Hemd an oder wie ich was. Immer einen Marx-Zitat auf den Lippen oder Honecker oder. Ich weiß es ja auch nicht so genau, aber gab's da Unterschied, wenn du jetzt mal, also klar, ich meine, also das würde ich jetzt mal sagen, verschiedene Frauen sind sowieso in sich unterschiedlich. Das ist richtig, ja. Weißt du? Also ja. Wenn man jetzt zweimal eine Freundin hatte und eine Freundin hat, dann ist es naheliegend, dass sie sich doch ein bisschen unterscheiden. Das ist richtig, ja. Deine beiden Freundinnen unterscheiden sich auch. Von diesen vielen Unterschieden, die es gibt und möglich sind, gibt es dann einen Unterschied, von dem du sagen wirst, der hat jetzt eher mit so Westen, Dortmund, Dings zu tun und der eher mit Frankfurt-Oder oder Müllrose oder wo sie herkam und Osten zu tun? Nein, kann man so nicht sagen, ist schon richtig. Ja. Nein, das kann doch sein. Na, eben hast du noch auf dem Unterschied bestanden, jetzt wieder ja, nicht mehr. Ich finde schon, dass sie lockerer war. Sag mal, du bist irgendwie total besorgt, darüber, PC rüberzukommen, oder? Nichts politisch Unkorrektes sagen. Das ist nur meine Menschlichkeit, aber. Das ist keine Menschlichkeit, sondern das ist ängstliche Feigheit. Oh, das ist schon Hammer. Genau. Mhm. Nicht mehr sagen können, dass jemand eine andere Hautfarbe hat. Trotzdem eine andere Hautfarbe hat. Oh, das würde ich zwischen Ost und West jetzt nicht sagen, dass das mit einer Hautfarbe zu tun hat, oder? Wichtig auch nicht. Die sind im Westen alle im Durchschnitt mit 1,5 Zentimeter größer, weil die mehr Obst und Südfrüchte hatten in der entscheidenden Heranwachsensphase. Kannst du bei mir sehen. Ich bin dann eben so ein Rotkohl-Weißkraut-Generations-Ostler. Der hat nie schaffen wird, der hat nie mehr in seinem Leben schaffen wird, noch 1,92 groß zu werden. Wie groß bist denn du? 1,72. Siehst du? Schaffst du ohne mehr. Und das ist genau wie der schlechten Versorgungslage im Osten zu danken. So, gibt's denn nun einen Unterschied zwischen einer Westfreundin und einer Ostfreundin oder nicht? Und spielt das auch eine Rolle? Oder wenn du jetzt grundsätzlich die Wahl hättest, du musst jetzt, sagen wir mal, eine Firma aufmachen und hast zwei Geschäftspartner. Einer kommt aus dem Osten, einer kommt aus dem Westen und du musst dich für einen entscheiden. Würde das eine Rolle spielen? Osten und Westen nicht, nein. Was? Osten und Westen würde keine Rolle spielen, nein. Wenn du willst, der kommt jetzt aus dem Westen und der kommt aus dem Osten. Beide ungefähr die gleiche Qualifikation, sehen ungefähr gleich aus, bringen ungefähr gleich viel Geld in deine Firma ein, die du gründen willst. Du weißt aber, du bist jetzt verpflichtet, die nächsten 5 Jahre eng mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann muss ich jetzt zwischen Ost und West entscheiden. Und dann müsstest du unterscheiden. Würdet ihr irgendwas wissen? Aber gibt es noch andere Kriterien, die ich entscheiden kann, da zwischen Ost und West? Naja, aber die sind alle relativ gleich. Was willst du? Du hast jetzt so eine Bewerbung auf dem Tisch liegen. Jetzt siehst du, haben ungefähr dieselbe Ausbildung und so. Ich würde irgendwas finden, was noch einen Unterschied macht, aber nicht Ost und West. So würde ich das sehen. Echt? Ja. Warum? Ich meine, mit dem anderen, mit dem Ostler könntest du, der wüsste dann immer, was Sputnik bedeutet. Der weiß ich bestimmt wo. Bin ich mir nicht so sicher. So. Der, naja, gut, Sputnik, weil jetzt ein Schock war, aber der kennt jetzt irgendwie auch vielleicht noch unsere Patenbrigade arbeitet in einer Bonbonfabrik oder irgendwie so Geschichten. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich muss sagen, ich finde das albern und ich muss sagen, das vermischt sich einfach und das. Ja, aber wenn sie was vermischt, dann muss es doch vorher unterschiedliche Wesen sein. Ansonsten, wenn man hier rote Farbe hat und da rote Farbe, dann vermischt sich ja nichts. Dann ist ja kein Unterschied. Aber wenn man rot hat und grün hat, was kommt dann raus? Ungünstigerweise braun. Scheiße. Aber ich meine, dass sich was vermischt, muss ja erstmal ein Unterschied da sein. Verstehst du? Jetzt frage ich eigentlich im Grunde nur nach dem Unterschied und merke aber, du hast entweder Angst oder hast dir keinen Gedanken gemacht oder bist auch nicht so richtig. Aber ich bist ja auch nicht so richtig. Sind wir jetzt eigentlich weiter als vorher? Nee. Nicht wirklich. Mein lieber Scholli. Das Einzige, was mich immer noch ankotzt, ist. Na? dass ihr heilt. Das was? Dass ihr heilt? Was ich nicht angleiche, was ich ewig nicht angleichen wird. Und das spielt doch keinen Unterschied. Oh Gott, na doch. Na ach, auf immer fängst du jetzt hier doch an mit Ost und West. Ja. Ja, wenn es ums Geld geht. Das ist verdammt so, ja. Ja. Das ist ja der einzige Grund für mich rüberzugehen als... Aber was machst du denn beruflich? Ich bin Altenpfleger. Altenpfleger? Ja. Und die Westalten pflegen sich leichter, oder was? Nein, verdienen sie nicht. Verdienen besser, ja. Da verdient man besser als Westaltenpfleger. Ja. Also in Bayern fast doppelter als bei uns hier. Das ist echt? Ärgerlich. Ja, ist so. Dann gibt es irgendwie doch noch ein paar Unterschiede, wa? Eine ja. Scheiße. Verdammt. Ja. Das ist so. Was machen wir da jetzt? Ja, nicht. Nee, leider können wir nicht mal. Genau. Jetzt hier oder immer noch rüber gehen. Genau. Und? Aber was hindert dich denn jetzt, nach Bayern zu gehen? Ist doch kein Unterschied. Vieles, was ich hier habe, meine Eltern, Freunde, alles Haus. Haus? Ja, eine Haushälfte, sagen wir so. Ach so, ja, die kann man schlecht mitnehmen. Also gerade ein halbes Haus ist ganz unpraktisch. Ja. Oder? Da kicken sie einen aber doof an in Bayern. Wenn du da mit einem halben Haus aufkreuzt. Ich sag mal, der Ostler, der Zoni, der hat doch wieder nur alle. Dem haben sie ins Dings geschissen. Mann. So na gut. Sputnik, dann würde ich erstmal sagen, ich danke dir praktisch für deinen Anruf, okay? Jupp, geändert haben wir nichts, aber schönen Dank. Ja, geändert haben wir nichts, aber vielleicht haben wir was gelernt. Jupp. Okay? Tschüss. Tschüss. Kein Strom, das werden wir nicht vergessen. Statt Frühstück gab's den Fahnenappell, nur die Bonzen hatten was zu essen. Etwa Milch für unsere Kinder, das kam bei uns nicht vor. Bei den Nazis war's nicht schlimmer, ich hab das Jammern meiner Mutter noch im Ohr. Wie oft stand ich vor deinen Toren mit verlorenen Träumen. Nun ist alles wie neu geboren, Liebe stärker als Hass. Kennt, ist dir treu geblieben und hat an dich geglaubt. Für dich sind wir hier geblieben und haben auf dich gebaut. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das doch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit nicht nur für dich an, von der man so viel Gutes hören kann. Und wir alle glauben fest daran, daran. Jetzt haben wir Wasser und Strom, jeden Abend gibt es was zu essen. Die Bonzen gehen nach Moabit, sie sollen uns nicht vergessen. Bald gibt's Milch für unsere Kinder, in die Schule können sie gehen. Meine Mutter lacht nun immer, nun wird unser Deutschland richtig schön. Willkommen Deutschland, du bist das Glück in unserem Leben. Wir werden dir nun alles geben, dass ich das noch darf erleben. Willkommen Deutschland, die neue Zeit bricht nun für dich. Wir alle glauben fest daran, daran, Deutschland. Die linksentimentalen Transportarbeiter, Freunde, waren von einem Sampler. Irgendwie hört man schon Anfang der 90er Jahre, 92, Hallo 13, die Rückkehr der FNL. Fast inzwischen ohne vergessene Abkürzung, die Rückkehr der FNL, 5 neuen Länder, hieß es damals. So, wir reden hier so ein bisschen über Ost und West, wann einem mit letztem Mal jemand blöde gekommen ist als, ey, du Ostler, ey, du Westler, oder ob das überhaupt, ob es überhaupt ja nicht mehr vorkommt, ob es sowieso total scheiße ist und keine Unterschiede gibt oder irgendwelche doch böse Unterschiede oder gute Unterschiede, interessante oder langweilige Unterschiede, genau darüber reden wir. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und die Musik wird das alle Tieren ein bisschen begleiten. Ist hier übrigens die Telefonnummer. Warte, so. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Gibt doch noch den halbautomatischen Anrufbeantworter. Ich nehme an, dass das schon geschalten ist. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber gehen wir mal davon aus. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ja, Herr Güttner. Wer bist denn du? Sören. Björn? Sören. Sören? Ja. Hallo Sören. Jetzt ja. Tut mir leid, die erste Frage ist schon, Ostler oder Östler? Ostler. Ostler? Ja. Und, ist es wichtig? Nö. Gut, wie alt bist du, Sören? 23. 23? Ja. Das ist ja jetzt genauso diese Art Übergangsalter, wa? Dass ja. Man schon irgendwie noch ganz genau weiß, Osten, Westen und blablabla, aber selber ist man ja nicht mehr so unmittelbar davon betroffen. Ja, das ist richtig. Von wo aus rufst du an oder wo bist du so groß geworden? Anruf ist jetzt ja auch egal, von wo aus du anrufst, aber... No, Lichtenberg. Lichtenberg, also schon Berlin, Ost-Berlin. Genau. Boah, da hat sich ja dann doch immer relativ schnell vermischt, oder? Ja, na klar. Ja, also ich meine, wenn man dann irgendwie... Könntest du noch so jetzt so halbwegs rekonstruieren, wo die Mauer lang lief? Ja, na klar, kann ich das gut. Wieso denn? Wieso? Weil meine Oma im Westen gewohnt hat und wir im Osten gewohnt hat. Und wir öfters mal rüber geguckt haben. Wie, wo habt ihr denn da rüber geguckt? Na, Schönholz. Bornholmer Straße, die Ecke, Pankow. Ach so, aber so richtig rüber kicken konnte man ja da doch nicht, oder? Ja, nicht so dolle, aber... Das war ja da bloß irgendwie so die komische Richtung Brücke und dann war ja irgendwie so vorgelagert, bestimmt 150 Meter oder ja. 100 Meter irgendwie Grenzübergang. Ja, richtig. Also kann mich ja bloß erinnern, da waren so riesen, riesen Anlagen, aber Westen hat man nicht gesehen. Nicht so dolle, aber man ja. Weiß, wo die Oma gewohnt hat. Ja, ja. Gut. Aber ich würde mal eins sagen, ja? Gute Sendung. Was? Na, was machst du jetzt hier so dauernd? Ach so? Ja. Ja. Hört sich doch scheiße an, aber ist so. Was hört sich scheiße an? Die Sendung hört sich scheiße an? Nein, ich will jetzt einfach nur sagen, dass du wirklich geile Sendung machst einfach. Ich höre dich schon seit Jahren und such das erste Mal seit Jahren an. Eben. Schön gesagt. So einfach. Hört man doch gerne. Ja, richtig. Sören, hast du auch eine Westfreundin? Nö. Hast du Freunde aus dem Westen, im Westen? Ja. Boden her, woher sind die denn? Na, Potsdam. Potsdam ist nicht direkt Westen, wenn ich dich aufklären darf. Na, so sonst weiter nicht eigentlich. Wie bitte? Sag mal, hast du jetzt eigentlich deine Potsdamer Freunde für Westler erhalten? Ja, ich weiß es nicht. Auch nicht schlecht. Willst du jetzt nicht mehr, war Potsdam nicht dazugehörig? Potsdam war Osten. Ach so. Okay, aber verwechsel ich was. Wie bitte? Da verwechsel ich gerade was. Ja, da verwechseln sie gerade was. Ja, ja, nee, ist ja nicht schlimm. Ja. Ach, aber die kamen dir immer so komisch vor, deine Westfreunde aus Potsdam. Nein, du hast andersrum gedacht, Mann, ey, die sind doch auch ja nicht anders, diese Westler. Ja. Das muss jetzt irgendwie schwere Enttäuschung für dich sein, mitzukriegen, dass die Ostler waren mit dir. Mann, zu tun. Oh, das Leben ist schon hart manchmal, oder? Ja. Brrrr. Naja. Naja, was soll sein? Nee, ich habe ja gerade mit meinen Eltern unten telefoniert, wir hatten zusammen beide RBB gesehen. Ja? Und dann hat mir meine Mutter noch eine schöne Geschichte erzählt, wo von damals. Was für eine? Da, wo damals die Mauer aufgemacht wurde. Dann ja. War meine Mutter wohl das erste Mal mit mir im Penny drin. Ja, aber da warst du ja vierer dann, vier oder fünf oder drei. Sieben war ich da. Sieben? Ja. Als die Mauer aufgemacht ja, wurde. Sechser, genau, gut. Okay. Ja, da wart ihr dann beim Penny. Ja, und dann sind wir vorne an der Kasse raus und hat uns irgendwie damals ältere Tante 20 Euro. Mark. 20 Mark noch in der Hand geprägt. Echt? Irgendwie noch, ja. Hast du mir gerade so erzählt. Würde einem heute wahrscheinlich so ohne weiteres nicht mehr passieren, oder? Genau. Gut. Ja. Okay, Sören. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ebenfalls. Ja, okay. So. Ja, tschüss. Ja. So, ach, wir müssen heute aber auch immer ein bisschen Musik spielen, weil ich irgendwie ganz schick alles hier kommentiert. Und zwar jetzt Bernd Spegemann mit einem Tendenz, ganz kurzen, aber doch eher traurigem Lied. Lohnt sich das genauer zu hören, weil Begemann ist ja echt sowieso erstens ein Juter und zweitens so witzig und intelligent. Kein Glück im Osten, singt da. Vielleicht nochmal zur Erklärung, Bernd Begemann ist kein Potsdamer, Bernd Begemann ist echter Westler, der dann aber eben auch bei seinen Konzerten hin und wieder feststellen musste, im Osten hat er nicht so richtig groß Glück, Bernd Begemann. Ich fuhr 1000 Kilometer für 200 Mark inklusive. Ich war ziemlich enttäuscht, als kaum einer kam. Am Veranstalter, es war meine eigene Schuld. Ich habe kein Glück im Osten, kein Glück im Osten, kein Glück im Osten. War diese Frau im Publikum, sie kommentierte jedes Lied. Sie sagte, du willst uns wohl für dumm verkaufen. Ich sagte, eher im Gegenteil. Sagte, wir haben ja unsere eigenen Gruppen. Ich sagte, ich bin keine Gruppe. Sie sagte, was du machst, ist ziemlich flach. Ich sagte, es ist ja im Grunde ganz einfach. Ich habe kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Nein, nein, nein. Kein Glück im Osten. Vor mir waren schon mal Wessis hier und sie haben euch ausgelacht. Zockt und fertig gemacht. Rächt euch dafür an mir heute Nacht und behandelt mich nicht zu sacht. Wenn es keine Zugaben gibt und wenn mir niemand beim Abbauen hilft, wenn sie dich anschauen wie ein seltsames Tier, wenn du die Verstärker zum Auto trägst, ne? Wenn du die Stadt verlässt und dir einen völlig anderen Beruf wünschst, dann hast du kein Glück im Osten. Bernd Begemann war das. Wir checken jetzt, ob ihr Glück im Osten oder Glück im Westen oder wo auch immer habt. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Hallo. Na, ich meine mal, Osten ist ja nicht so schlecht, oder? Sagt dir keiner? Oder hat das jetzt einer gesagt? Nee. Nö, nicht. Wer bist denn du? Ecke Matze. Matze. Von wo aus rufst du an? Aus Oderbruch. Sagt ihr bestimmt gar nichts. Oderbruch. Wieso soll mir das gar nichts sagen? Richtig nicht. Kann sein. Ist ein bisschen weiter östlich, würde ich mal sagen. Genau. Genau, direkt an der Oder. Genau. Genau. So sieht's aus. Genau. Matze, wie alt bist du? 16. Ja. Ja. Und jetzt ja dann doch die Frage, weil ich ja vorhin gerade genau diese kritische Altersgruppe der Sweet Little 16-Jährigen zitiert habe. Spielt es eine Rolle, Ost-Westen? Zusammen jetzt auch in so Diskussionen in der Schule, in Auseinandersetzung mit Kumpels. Jo. Über die Straße hin, ja? Ja. Inwiefern? Erklär mal. Irgendwie so. Wie bitte? Keine Ahnung. Aber irgendwie kommt das ja immer wieder zum Vorschein, dieses Thema. Aber im Oderbruch, also hast du denn, kennst du denn, weiß ich nicht, oh, Schule. Gibt es da Westler bei dir in der Klasse? Hallo? Ja, eigentlich schon. Ein paar. Naja, oder nee? Ja. Und merkt man das oder merkt man das nicht? Naja, in bestimmten Situationen schon. In welchen Situationen merkt man es denn woran? Na, weiß ich nicht so genau jetzt, aber man vielleicht bildet man sich da doch mehr ein, ich weiß es nicht. Also wenn man so weiß, von wo sie kommen, dass man dann denkt, die sind ein bisschen, naja, hochnäsiger oder so. Ach so, was wären jetzt irgendwie, was würden dir jetzt so einfallen an, ich sage jetzt einfach mal Adjektiven, wenn ich Westler sage. Ja. Das erste wäre hochnäsig. Ja. Ja, weiter? Ja. Angeberisch würde ich mal so sagen. Angeberisch ist ja ungefähr dasselbe. Gibt's noch was? Mm. Egoistisch. Egoistisch. Was würden dir zu Ostland einfallen? Na, wisst ihr, könnte man jetzt eigentlich nicht so sagen, ja. Das wäre dann schon mehr so. Na, sag mal. Na, was können wir da so großartig sagen? Da wissen wir ja nicht. Man kann immer nur die anderen beschreiben, oder? So ist er nämlich. Aha. Hochmütig, angeberisch, egoistisch. Ja. Wären jetzt irgendwie deine Erwartungen eigentlich. Aber jetzt kannst du ja irgendwie Tag für Tag in der Schule überprüfen. Stimmt's denn? Naja, in bestimmten Situationen halt ja. In welchen Situationen denn? Wenn Konflikte jetzt mit denjenigen so sind und so. Da denkst du immer, so sind wir besser oder so. Möchte ich zum einen. Aber wenn du jetzt einen Konflikt mit ihm hast, dann denkst du ja auch, du bist was Besseres, oder? Na klar. Und der denkt auch, er ist was Besseres. Also sieht das aus. Aber das ist doch, aber wenn du so einen Konflikt mit jetzt jemandem aus dem Osten hast, ist es genau dasselbe. Dann denkt der auch, er ist was Besseres, du denkst auch, er ist was Besseres, das ist doch nicht anders. Ja, naja, aber trotzdem, man redet sich das ja auch ein bisschen ein, naja. Aber warum redet man sich denn das ein? Weiß ich nicht. Ja, wenn man so. Na, du redest dir das doch ein, du musst doch wissen, warum du dir das einredest. Na, weiß ich nicht, also ich rede jetzt selber nicht ein, aber ich bin der Meinung, also sagen sie auch, die Westlichkeitslosen, die bei mir in der Klasse sind, dass sie was Besseres sind. Sagen sie. Wer sagt das? Ja, die aus meiner Klasse. Was? Die macht doch mal doch nicht die Tür auf, alle mal herhören, ich bin was Besseres. Nein, na, wenn jetzt mal streitest oder so. Dann streitet ihr euch und dann fällt zwischendurch, sagen die, ich bin aber was Besseres. Nein, also, aber so drücken sie den aus. Ach Mensch. Wie denn? Naja, nein, du musst jetzt immer genau sein. Ich finde das ja interessant. Ja, ich auch. Nee, na, die, sowieso in der Art, wie sie dann sprechen und so, also, wobei sie mit uns nie den Abschaum oder so nichts zu tun haben brauchen. So kommt das in den Gesprächen dann hoch. Fühlst du dich denn auch so ein bisschen abschaumig? Eigentlich nicht. Warum nicht? Weil ich in mir bin. Ach so. Stolzer Ossi. Ich bin stolzer Ossi. Und worauf bist du denn aber stolz, wenn du ein stolzer Ossi bist? Weil ich einen Trabi habe. Den aber noch nicht fahren darfst als 16-Jähriger. Wollen wir uns mal nicht vormachen? Auf dem Weltdürbeck fahren, das war schon bei uns. Ah ja, na gut. Weil du einen Trabi hast, aber den kann sich doch jeder kaufen, einen Trabi. Ja, klar kann ich den jeder kaufen. Also, und wenn er sich den gekauft hat, hat er den auch? Ja. Und dann kann er stolz drauf sein? Nö. Wieso denn nicht? Mensch, Meier. Na trotzdem sind alles ein bisschen komisch. Ja. Und geht ja dieses Ost-West-Ding eher auf den Keks oder eher nicht? Ach, na, mir ist es eigentlich insofern egal, weil es mir überhaupt nicht interessiert. Weil, ich meine mal. Klang aber eben gerade nicht so, als ob er dich nicht interessiert. Ja, klar, aber ich meine mal, allgemein sind doch alle eigentlich gleich, okay? Jeder verhält sich anders und das ist ein bisschen komisch, aber trotzdem, allgemein sind wir alle gleich. Ja, eigentlich schon, irgendwie, wa? Ja, klar. Genau. Oder nicht. Aber wenn man sich zankt, dann spielt es eben doch eine Rolle. Genau. Und dann will man nicht Abschaum sein, sondern lieber ein arbeitsscheuer Ostler. Ja. Oder? Ja. Ja. Ja. Ja. So sieht's aus. Na genau, dann schenke ich dir den Song noch. Ja, mach das. Okay, tschüss, hör schön zu. Ja, ist sehr gut noch. Ja. Ein Song für den Oderbruch. Ich lieg um 10 noch auf der Matte und ratz mir einen weg. Draußen kommt der Wetzler. Ich zeichne meinen Dreck. Er macht eine Menge Kohle und denkt, er ist der King. Und wenn er ab so fällt, hört er, wie ich sing. Er macht eine Menge Kohle und denkt, er ist der King. Und wenn er ab so fällt, hört er, wie ich sing. Ich bin ein Arbeitsscheuer Ostler. Und das ist mir nicht peinlich. Ich bin ein Arbeitsscheuer Ostler. Und hab meinen Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen. Und das noch nicht mal heimlich. Ich bin ein arbeitsscheuer Ostler und hab meinen Spaß dabei. Er hat mich auf die Schuppen, was für ein armes Schwein. Probier's doch mal mit Hungerstreik. Du kannst Ostler sein. Von Kiel bis nach Saarbrücken, wir haben nur ein Ziel. Ein Volk von faulen Säcken, das nur macht, was es will. Vom Rhein bis an die Oder, wo Jesus wieder klingt. Wir geben keine Ruhe, bis auf der letzte Sink. Ich bin ein arbeitsscheuer Ostler. Und das ist mir nicht peinlich. Ich bin ein arbeitsscheuer Ostler. Und hab meinen Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen. Das noch nicht. denn da? Keimzeitwandel. Ja, hi, hier ist Kadi. Hallo, Kadi. Kati? Ja. Oder Kalli, oder was hast du gesagt? Nee, Kadi eigentlich. Kadi, naja, sag doch, du musst schon richtig drauf bestehen, dass ich deinen Namen vernünftig ausspreche. Ja. Kannst dich ja jetzt hier nicht an meiner gewestlichen Arroganz verlieren. Kadi. Ja. Kadi, wie alt bist denn du? Auf 16. 16. Na. Und Osten. Ja. Oder? Ja. Ja. Kann man was sagen, wa? Hast du, der andere war vorhin total zufrieden mit seiner Westfreundin. Na. Ja, da musst du vielleicht noch ein bisschen an dir arbeiten. Na. Dass du bei dem eine Chance hast. Genau. Genau. Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Friesack. Friesack? Wo ist denn Friesack? Im Havelland. Ah, ja. Ja. Es wäre ja auch mal praktisch, wenn jetzt mal hier irgendwie straighte Westler anriefen und erklären, dass es so unerträglich ist, wenn die Ostler mal in ihren Gummistiefeln durch Brandenburg stapfen oder weiß ich irgendwas. Bis jetzt ja. So, gut. Kadi, also ja. Genau so alt wie die deutsche Einheit bist du praktisch. Naja, vielleicht ein bisschen älter. Was heißt denn ein bisschen älter? Naja, ich habe ja schon im März Geburtstag und deswegen. Ach so. Du bist praktisch ein halbes Jahr älter als die deutsche Einheit. Aber... Und siehst aber wahrscheinlich besser aus als die deutsche Einheit, oder? Weiß ich jetzt nicht beurteilen. Wie, kannst du nicht beurteilen? Na, du wirst doch ein Bild von der deutschen Einheit haben. Wie sieht denn die so aus in deinen Augen? Tolle Frage, ja. Also. Eher toll oder eher nicht so oder? Na, schweig ich mal drüber, sag mal. Wieso denn? Kannst du doch ruhig sagen. Ja, naja, nicht so, sag mal. Sieht nicht so gut aus. Also insofern hatte ich doch recht mit deinem Satz. Siehst besser aus als die deutsche Einheit. Ja, okay, dann gebe ich dir doch recht. Oder siehst du nicht so gut aus? Naja, das ist schon wieder eine Frage der Ansicht. Ja, gut, stimmt. Frag jetzt nicht weiter nach. Das ist im Radio sowieso scheiße, über das Aussehen zu reden. So, ist es für dich wichtig, Ostler zu sein? Nö, ist mir eigentlich wurscht. Ist völlig egal. Das ist. Und jetzt, wie bitte? Nee, ist nicht. Ja, okay, aber so sagen wir mal... Da, kennst du so Gespräche vielleicht mit deinen Eltern, dass die dann irgendwie für die möglicherweise noch eine andere Rolle spielt als für dich? Ja, von meinem Vati vielleicht manchmal, ne? Inwiefern? Ein bisschen über die Wessis, aber... Der lästert hin und wieder über die Wessis. Wer kichert denn da so im Hintergrund? Die Mutti wird es ja hoffentlich nicht sein, oder? Nee, Freunde. Freunde? Ja. Ostler? Ja, auch. Naja, die kichern ja immer wie Sau. Ja, wir wollten mich eigentlich mal fragen... Mich? Lied. Wie bitte? Ja, wir hatten einen Liedwunsch. Nee, ist keine Wunschmusiksendung hier. Nee, ist ja aber ein passendes dazu. Sind hier nicht beim Berliner Rundfunk, was denn? Naja, 9. November, 3. Oktober ist es, also passend. Hab ich nicht dabei. Hast du echt nicht? Hab ich echt nicht. Organisation ist ja da auch nicht groß geschrieben. Was heißt denn, das hat das mit Organisation zu tun? Ich habe vorhin den ganzen Tag Musik rausgesucht, die ich hier spielen werde, im vollen Bewusstsein, dass es hier keine Wunschmusiksendung ist. Und habe alle Musiken, die ich spielen will, habe ich dabei. Außer eben Musik, die dann in Friesack gewünscht wird. Ja. Schön wäre der gewesen, wenn du daher habt. Das ist ein tolles Lied, Alter. Wär schön gewesen, sag ich mal. Wär schön gewesen, sag ich mal, wa? Ja, wäre richtig schön gewesen. Genau, wäre schöner als die deutsche Einheit gewesen, wahrscheinlich. Das sowieso. Ja, naja. Gut. Naja, ja, dann... Mal kurz was loswerden, und zwar wollten wir mal hier unseren ganz lieben Wusterhausener grüßen. Oh nein, nicht grüßen. Sag mal, das ist doch keine, erstens keine Wunschsendung, zweitens keine Grußsendung. Ich danke euch aber sehr für euren Anruf. Oh, oder heucheltet zumindest so, als ob es so wäre. Ja. Okay, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bitte. So, Kinder. Also das kann ich auch gleich von vornherein sagen. Egal wie. Also Wunschmusiksendung ist es nicht. Dafür kommt jetzt... Gleitzeit. Tendenziell eher eine Band aus dem Westen, der man es aber so nicht anmerkt. Auch im Westen schwer. verstehe. Zeit wandelt. Kinder misstraut, misstraut in dem, den Songs, die kommen nicht aus der DDR. Die haben nur so getan. Hallo Leute. Hier ist Nina Hagen. Ja, gut, Talerseits, hier ist Markus Kafka. Was los, das ist mehr Beats. Hey, hier ist Boss von Bosshaus. Der kleine Mann hier ist der Sarah Kuttner. Okay, mein Name ist Bushido, das ist die Fritz Music Tour, zieht's euch rein. Fritz Music Tours Berlin. Von Rammstein bis Seed. Von Depeche Mode bis Agro Berlin. Von Iggy Pop bis Techno. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Fritz Music Tours Berlin. Immer samstags. Mehr Infos. Fritz.de. Fritz. Und das hört man. 23 Uhr und 33. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Grischer, wir kommen aus der DDR, Sedelke. Moment. Kommt er nicht, ja. Sozialisierter Westberliner. Sag nicht, wer sieht zu mir. So, Ernst, Doppelpunkt, los geht's. Die beiden Entführer eines türkischen Passagierflugzeuges wollten offenbar nicht gegen den Papstbesuch in der Türkei protestieren. Vielmehr hatten sie in Italien um Asyl gebeten, um dem Militärdienst zu entgehen. Dies sagte der türkische Verkehrsminister Yildirim dem Fernsehsender NTV. Die beiden Kidnapper hatten sich am Abend auf einem Militärflughafen in Brindisi der Polizei gestellt und Passagiere und Besatzungsmitglieder freigelassen. Zuvor hatten sie die Maschine auf dem Flug nach Istanbul zur Kurskorrektur nach Italien gezwungen. Am Brandenburger Tor in Berlin haben hunderttausende Menschen auf der Festmeile den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die Organisatoren erwarteten bis zum Abend über 280.000 Gäste. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel fand die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit statt. In der Ostseehalle hielten Politiker von Bund und Ländern vor insgesamt 1.200 Gästen ihre Festreden. Wegen erneuter Warnstreiks bei der Bahn kommt es morgen im Großraum Berlin zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie die Gewerkschaft Transnet und GDBA am Abend ankündigten, soll es am frühen Morgen im Regional- und Fernverkehr zu befristeten Arbeitsniederlegungen kommen. Die S-Bahn soll jedoch nicht betroffen sein. Beim Neonazi-Aufmarsch in Leipzig ist es heute zu Zusammenstößen zwischen linken Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden 10 Menschen verletzt, unter ihnen 4 Beamte. Fast 160 gewaltbereite Demonstranten wurden nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen und 4 von ihnen verhaftet. Die rund 2000 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet konnten einen unmittelbaren Zusammenstoß der Lager verhindern. Wetter. Nachts kommt zeitweise Regen auf uns runter. Die Temperaturen gehen auch runter auf 13 bis 10 Grad. Morgen ist es dann wechselhaft und kaum noch Regen, aber wir bekommen nur noch 18 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin, Mitte und Tiergarten. Wegen der Feier zum Tag der Deutschen Einheit sind viele Straßen rund um das Brandenburger Tor noch bis morgen voll gesperrt. Wir wünschen eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist schon eine geniale Zeile eben von Feeling B, oder? Zwischen der BRD und Polen, da wurde ein Land gestohlen. Ich suche die DDR. So, wir suchen ja heute nicht die DDR, sondern wir versuchen einfach mal rauszukriegen, ob sich jetzt tatsächlich so die gewissermaßen Gräben verschütten, die Mauern niedergerissen sind, die Unterschiede zwischen Ost und West verschwinden oder ob die an anderer Stelle dann doch wieder irgendwie hochkommen, ob die überhaupt noch eine Rolle spielen, ob sie überhaupt keine Rolle spielen, ob sie vielleicht auch ein bisschen blöde ist, dass sie keine Rolle mehr spielen. Also so irgendwie, es gibt ja keine Vorgabe, sondern ginge eher um vielleicht genaue Beobachtungen eurerseits zu diesem Ost-West-Phänomen, wie weit es noch eine Rolle spielt oder nicht und wenn, warum und Außerdem würde ich ganz gerne darauf hinweisen, dass ich ungefähr in 20 Minuten hier, wollte ich schon die ganze Zeit sagen, wieder mal ein paar Karten verlose für einen Abend, den ich mache. Anna Volksbühne, Lovely Lenin, die zweite, am eine anti-brezhnevistische Revue. Was, wenn man sich am ersten schon nicht vorstellen kann, kann man sich am zweiten wahrscheinlich erst recht nicht vorstellen. Aber mit zum Beispiel Lenin und auch Icke. So, und Musik und ein bisschen Remi Demi. Das alles am Samstag, 7. Oktober um 20 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Da gibt's nachher so ein paar Karten. Und ich würde mal sagen, man müsste dann vielleicht als Kennwort, müsste man wenigstens Brezhnev sagen. Ansonsten gibt's keine Karte. Wenn man das nicht hinkriegt, Leonid Iljitsch Brezhnev zu sagen, dann hat man keine Karte verdient. Lovely Lenin, anti-brezhnevistische Terror-Teufelsaustreibungsrevue am Samstag in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ab 20 Uhr, ab 0 Uhr, ich sag dann nochmal Bescheid. So, wir diskutieren jetzt hier noch ein bisschen restmäßig über Ost-West. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, ich bin der Matze. Hallo, Matze. Hast du vorhin nicht schon mal angerufen? War ein anderer Matze. Genau. Genau, Matze. Von wo rufst du an? Auch eher Ostler, oder? Ja, aus dem Oderbruch. Ja, aus der andere war doch auch aus dem Oderbruch. Mensch, ja. Ja. Bist du derselbe? Ich bin sein Kumpel. Weißt du? Ey, ihr macht ja voll die Ostler runter, merke ich so hier. Das fällt mir Wer ab. Denn? Was? Was stimmt daran? Ich rufe nur Ostler an. Naja, aber trotzdem, du machst ja schon runter, das reicht ja. Wieso denn? Bin da selber einer. Naja, trotzdem machst du runter. Wieso mach ich so runter? Nur wenn sie, nur wenn sie irgendwie keine drei Sätze gerade aussprechen können, dann müssen wir auch runter, macht keinen selbst keinen Unterschied. Das krieg ich aber locker, ey. Da hilft irgendwie keinen Unterschied zwischen Ost und West. Na, aber. Doof bleibt doof, da hilft kein jeder Ausweis. Würde ich sagen. Ja, so sieht's aus, wa? So sieht's aus, oder? Genau. Genau. Wolltest du dich jetzt nur darüber beschweren, dass ich hier möglicherweise die Ostler runtermache? Wiss ich nicht. Ja, sag mal, also du weißt, weiß ich nicht, ja, da fängt's ja schon wieder an. Nee. Soll man so eine Leute denn hochmachen? Ja, pass mal auf. Die selber nicht wissen. Nee, pass mal auf. Ob sie sich beschweren wollen oder nicht, was denn? Wird er nie gegrüßt. Schwupp, weg ist er. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du trotzdem was erzählen willst oder ob es so bleiben soll. Hallo? Was? Hallo, willst du trotzdem was erzählen oder soll ich dich wieder weg runter? Ihr grüßt wird ja nicht. Gut, was wolltest du denn erzählen? Na, weiß ich nicht, aber trotzdem, also... Ich hab's angehört, als ob wir die Bösen sind oder so. Echt? Ja, kam bei mir so rüber. Naja, vielleicht seid ihr auch die Bösen. Meinst du? Na, logisch. Das glaube ich aber nicht. Na klar, den ganzen Tag faul in der Matte rumliegen. Und nur von den Solidaritätsbeidings da Abgaben leben. Nur weil ich jetzt im Bett liege, bin ich noch nicht faul. Siehst du, genau, schon wieder, da haben wir doch. Klar liegst du im Bett. Ja, ne, klar. Könntest du draußen ein bisschen irgendwie dich am Brutto, an der Erschaffung des Bruttosozialproduktes beteiligen? Genau, so sieht's aus. Genau. So. Genau, ich mach Bierdeckel kaputt, das ist auch ein Job. Genau, das ist auch ein Job. Ich danke dir erstmal, wa? Ja, wie ist die schwer, okay. Ist, eine Lehre zu finden? Als Hartz-IV-Anfänger? Ja. Gut, das dauert Was? Hartz-IV-Anfänger? Du lernst gerade auf Hartz-IV? Nee, ich lerne als Koch. Insee. Sagt ihr das was? Ja, ja. Naja, siehst du, da bin ich als Koch. Ja, sag mal, nur weil ich Ostler bin, bin ich jetzt nicht so blöde, dass ich nicht wüsste, wo Hiddensee ist. Ja, oder zum Beispiel nicht wüsste, wo der Oderbruch ist. Ja, kennst du Neutrewin? Kennst du Neutrewin? Nee, Neutrewin kenne ich nicht. Nee. Muss man das kennen? Kennst du. Was? Aber Wriezen. Wriezen kenne ich. Na, siehst du, und das ist neben Neutrewin. Nein! Na, aber! Na, nein! Na, doch! Na, das ist ja ein Ding. Na, da kannst du mal sehen. Okay, viel Spaß in Hiddensee. Ja, gut, aus. Ciao. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, Sebastian. Hallo, Sebastian. Rufst du aus dem Auto an? Ja. Na, dir geht's ja gut. Ein Trabi ist es wohl nicht mehr, oder? Nee, es ist ein super LKW, Mercedes. Ui. Ja. Aber wie alt bist denn du, Bastian? 29. Und spielt für dich diese Ost-West-Ding eine Rolle? Nein, nicht wirklich mehr. Na nein oder nicht wirklich? Nicht wirklich mehr. Aber? Also ich komme direkt aus Naumburg. Ja? Also da spielt das keine Rolle mehr. In Naumburg? Ja. Aber bist ja mal, du sitzt ja im Auto, bist ja manchmal woanders, spielt woanders noch eine Rolle? Ja, mehr unten bei den Bayern. Ach, echt? Ja, das heißt, wenn du da als Naumburger aufkreuzt, dann checken die schon. Gigant, ja, scheiße angezogener Typ, Handgelenktasche, so das übliche Strohhut, kann nur ein Ostler sein. Ja, so in der Art. Warum willst du das Kennzeichen gucken? Ach so. Und hast du schon mal überlegt, ein anderes Kennzeichen zuzulegen? Ja, das geht ja nicht. Ach so, kann man nicht an. Musst du, ach, immer da, wo. Müsste ich ja umziehen. Wie bitte? Müsste ich ja umziehen. Ach so, man muss. Firma zu, man muss jetzt so wohnortmäßig, wa? Ja, ja, genau. Man kann jetzt nicht einfach nach München fahren und sich dann ein Kennzeichen für sein Auto ausstellen lassen. Nee. Eigentlich, und nicht. Würdest du das machen, wenn du das machen könntest? Nee. Warum nicht? Dann wirst du in Bayern nicht mehr so angemacht mit deinem Naumburger Kennzeichen. Nee, das muss ich sehen. Ich stehe auf meinem Burgenlandkreis, also. Aber was für ein Kennzeichen hat man da? BLK. BLK? Ja, das heißt Burgenlandkreis. Burgenlandkreis? Da wüsste ich überhaupt ja nicht, wo das ist. Außer, dass du eben sagst, in der Nähe von Naumburg. Ja, ja, Sachsen-Anhalt ist das. Sachsen-Anhalt? Na, das ist ja sowieso mein Lieblingsbundesland. Oder? Ja. Das ist die alte rostdeutsche Heimat, wo man ja nicht weiß, ob es das überhaupt gibt. Burgenlandkreis. Ja, genau. Ja, gut. Ja. Hast du denn zum Beispiel einen Freund? Hast du einen Freund? Ja. Und woher kommt der? Ja, kommt auch aus Sachsen-Anhalt. Kommt auch aus Sachsen-Anhalt. Ja. Und hast du aber auch Freunde im Westen? Nee. Und warum nicht? Weil der so weit weg ist oder hat es andere Gründe? So weit weg. Nur, der ist der einzige Grund. Ja, das ist der einzige Grund. Aber du weißt ja, die Bayern würden dich als Freund offensichtlich nicht haben wollen. Nee, absolut nicht. Wollen die dich nicht? Hast du ja schon echt mal, hast du ja schon mal so Stresssituationen erlebt? Wo genau um dieses Ost-West-Ding ging? Ja, klar. Wie denn? Direkt, bei BMW gearbeitet. Ja. Und da hast du ab und zu mal ein paar Leute gehabt, die da total rübergekommen sind, so richtig krass. Dass sie richtig rausgegangen haben, dass sie richtig sind. Haben sie raushängen lassen, oder was? Ja, klar. Ja. Und aber wie denn? Na, die sind alles besser, sie können alles, also die kommen besser, machen alles besser. So. Und bist aber tendenziell eher froh, dass es so nicht so sehr verbreitet ist, sondern halbwegs vorbei. Ja. Stehe ich drüber. Wie bitte? Drüber stehe ich, also mein, also ja, an sich sind bitte. Dann soll es sein. Genau. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Alpha. Tschüss. Ciao. Jeden Tag eine neue Wahrheit. Aussteigen nicht vergessen. Scheiße atmen. Im Kreislauf der Gedanken. Verloren in keiner Zukunft. Vergangen in keiner Vergangenheit. Gehen wir dem Sieg entgegen. Jeder wird zum Meer, zum Verbrecher. Jeder wird zum Meer. Jeder wird zum Meer, zum Verbrecher. Jeder wird zum Meer. Eingekauft und satt gefressen, stehen wir da im grellen Schein. Träumen und lachen von der Zukunft. Doch die wird bald vergangen sein. Gestern den schönen Wichser Bargeld vor dem Tor des Erich Franz. Suchte wohl nach seiner Zelle. Er über der Mauer verschwand. Jeder wird zum Meer, zum Verbrecher. Jeder wird zum Meer. Jeder wird zum Meer, zum Verbrecher. Auf ihn zum Wohle, seinen Wodka und zogen uns die Disco rein. Langeweile in den Gesichtern, nur mit Drogen können wir da glücklich sein. Und auch der neue Sternenhimmel mit Mülltimer und Sichel, Gehirn aus Stein. Muss bald werden zum Verbrecher. Sotsch und seine Macht bezahlt nein. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 Superstam 70 97 330. So, die Firma war das eben mit Revolutionäre und Verbrecher. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend. Wer bist denn du? Ich bin der Tack. Tack. Tack. Tack. Tack, Tack. So, Tack, Tack. Alter Osten, Westen. Von wo aus rufst du an? Die Standardfragen. Schätz mal. Schätze ich nicht. Tipp mal. Westen, 15. Richtig. Genau. Spandau. Nee. Weiter. Reinickendorf. Nein. Noch schlimmer. Nein. Neukölln. Nein. Na, denn was denn? Weiter südlich. Wissigoni. Zehlendorf. Zehlendorf. Ja, ne? Ja. So. Ach, in Zehlendorf. Verirren sich da manchmal Ostler hin? Ich denke schon. Aber hast du jetzt noch keine bei an hellerlichten Tagen gesehen? Eher im Schutze der Dämmerung wahrscheinlich. Ja, ja. Oder was? Ich vermute schon. Hin und wieder gibt's Spuren und ist unser Obst im Vorgarten angebissen. Nee, so reich sind wir auch nicht, nur weil ich in Zehlendorf. Was heißt so reich, also reich sind wir ja, nicht? Ja, du stufst mich doch wieder ab, weil ich in Zehlendorf wohne. Nein, ich habe nur vermutet, dass möglicherweise ein Apfelbaum im Vorgarten steht. Bei mir steht auf dem Hof auch ein Apfelbaum. Ja, wir haben aber keinen Vorgarten. Na, aber einen Hof habt ihr doch. Na, Hof. Ah, dann lass ihn aus der Mülltonne wachsen, ist mir doch egal. Ja, okay. So. Ja, ich war dann ja. Du gehst ja auch noch volle Pulle zur Schule. Wie bitte? Volle Pulle zur Schule hieß du noch. Ja. Haben sich da in deiner Klasse Ostler verirrt? Also lassen wir jetzt hier einfach mal entweder mal auf das Thema kommen. Ja, ich ansonsten ja können wir jetzt hier aber auch nochmal zu kompletten, also ich meine, das ist jetzt nur eine Stunde, einen kompletten Themenwechsel machen und lasst uns über eure sexuellen Präferenzen reden oder wie's ich was? Ja, das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist ja ein Spitzenthema, natürlich. Ja, ich war ja schon mal... Aber nicht mit mir. Ich war schon mal im Osten. Gibt's keinen Sextalk. Du warst schon mal im Osten. Ja, glaube ich schon, so diese... Hochhäuser, die komisch angemalt sind und dann... Das war New York, oder was meinst du? Nee, ja, keine Hochhäuser, halt so sechsstöckige Wohnung oder höher und dann immer irgendwie geschmackslos angemalt, irgendwie... Weißt du, ich komm ja gleich rüber, Baby. Gibt's in Zehlendorf ja nicht, oder? Doch, bestimmt auch. Aber? Hab ich noch nicht gesehen. Musst du mal genauer hinkicken. Ja, mach ich. Ja. Nee, sag mal, in der Klasse gibt's da irgendwie... Ja, war einem aus der Parallelklasse, könnte man vermuten. Könnte man denken, dass er Ostler ist. Ja. Weil er sich so ungeschickt verhält und so einen auffälligen Gang hat oder irgendwas. Ja, sieht einfach so aus. Ja, ja, ist klar. Ja, ich will. Also, aber jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich spielt es das egal. Interessiert einen Dreck. Oder spielt es doch eine Rolle? Ja, doch. Was heißt denn ja doch? Da kann man einen so abstufen. Ach so, ist schon praktisch, wenn ein Ostler da ist, dann hat man ihn, von dem man sagen kann, irgendwie der war's. Ja. Arschloch. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann auch Ostler, könnte man, sag ich mal, im westlichen Bereich der Stadt schon erkennen. Die haben immer, manche haben... 15-jährige Ostler? Sag mal, die kleiden sich doch alle bei H&M, New Yorker, Pinkies und Dings ein, oder? Ja, ich meine jetzt keine 15-Jährigen, sondern einer älteren Altersklasse. Ach so. Mitte 40 oder so. Aber darauf achtest... Gut, okay. Meist gefärbte Haare mit Tattoos und Jeans, die... Ostler Mitte 40 haben gefärbte Haare und Tattoos? Ich schätze mal schon so. und meist dann hinten noch so ein Art Schwanz so am bei den Haaren so ein so Zopf meinst du? Ja. So ein komisches Ding und das so hinten lang ist. Ja. Und dann meist, die haben noch auch mal so eine Jeans Hosen an, die so unten auseinandergehen und da sind die so unten auseinandergehen. Und fetzige dann, Schlaghosen meinst du da? Ja genau, Schlaghosen und dann immer Sportschuhe. Immer irgendwelche Rennschuhe oder Sprintschuhe oder so. Warum? Weiß nicht, finden sie toll. Ist jetzt nicht so mein Geschmack. So, Tack. Ich mache jetzt erstmal erbarmungslos weiter. Mach das. Ja, tschüss. Und schöne Grüße an die Ossis. Tschüss. Ja, genau. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Peter aus Hoyerswerda. Ich wollte mal mitdiskutieren. Aus Hoyerswerda? Ja. Ja. Ja, da kann man, Hoyerswerda, oder? Kann man doch sagen, eher Osten, Hoyerswerda. Genau. Ja, noch weiter östlich geht's nicht. Ja, na, so gut kenne ich, also wie meine Westentasche kenne ich es jetzt nicht, aber war schon mal da irgendwie. Naja, Westpolen irgendwie. Genau. Ja. Aber da gibt's doch, haben sich da schon auch Westler hin verirrt? Was haben sie? Ob die sich da hin verirrt haben nach Hoyerswerda? Ja. Westler? Ja. Ja, bist du ja sicher? Die kaufen alles auf hier. Ja, was sollen die da aufkaufen? Den Klappensee zum Beispiel, in der Nähe. Einen See? Klappensee. Echt? Und Dings, ja. Hätte ich ja auch gerne. Was kostet denn so ein See eigentlich? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da Unternehmer irgendwie welche Werbeprospekte an die Wand gehängt. Der Unternehmer? Ja. Der jetzt gekommen ist. Der Kapitalist praktisch. Ja, ach, das. Ja. Und der kauft euch jetzt die Seen weg und ihr habt nicht mehr zum Baden. Sondern seid quasi auf die Badewanne zu. Wir haben was zum Baden. Die Baden, die Wanne. Na, aber Eintritt muss man bezahlen. Ach so. Aber dafür wird ja da auch schön teurer Vogelsand am Strand ausgekippt, dass man sich da schön flätzen kann, wenn die Sonne scheint, oder? Nee, wie wollte ich sagen, die Wessis, die haben hier erlauben so einen großen Werbeschränke, sagen wir mal so. Aber da ist dann aber andererseits, wisst ihr auch, Ostler könnten ja auch Werbung machen. Also von daher ist es ja nicht so klar, ob es jetzt Westler sind, oder? Naja, es gab da immer Werbung, aber die wurde irgendwie abgeschafft. Ah ja. Wie alt bist denn du? Ja, wie alt bist denn du? Naja, du bist wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz 16, würde ich mal sagen. Naja, gut, dreimal dazu rechnen. Dreifache. Ja. Ja. Kick mal ihn an. Und sag mal, hast du denn, bleibt man jetzt zusammen mal in deiner Altersgruppe tendenziell eher unter sich, so, was jetzt, Die meisten sind alle in Österreich und in der Schweiz, also. Wie, was, Freunde oder? Arbeiten, na klar. Ach so, also aber dann Hoyerswerderaner sind dann in die Schweiz oder nach Österreich gegangen? Jawohl. Weil da Arbeit gibt und weil da eine gute Währung hat, insbesondere in der Schweiz. Nee, wir haben ja selber Währung. Wie? Wir haben ja selber Währung. Nee, in der Schweiz nicht, in Österreich. Ja, Österreich, ist klar. Genau, ja, in der aber Schweiz? Die meisten, ich kenne bloß ein oder zwei, ja. Die haben alle Häuser gebaut, die müssen dort verwerken gehen. Ach, kick mal ihn an. Ja, und wie soll ich sagen? Aber hast du jetzt, wann hattest du direkt den letzten Kontakt mit jemandem, von dem du wusstest, das ist ein Westler? Ja, mein eigener Neffe. Der ist. Dein Neffe? Ja. Und war das jetzt eher ein angenehmer Kontakt oder eher ein unangenehmer und wollte der dir auch gleich wieder den See vor der Nase wegkaufen, der Neffe? Nee, der ist nach der Wende abgehauen. Oder vor der Wende noch. Vor der Wende abgehauen. Und aber Mensch geblieben. Ja. Im weiten Sinne. Der wusste nicht, dass die Wende kommt und dass wir heute feiern tun. Ja. Ah ja, hast du schön gefeiert? Nee. Warum denn nicht? Ich feiere dir am 7. Oktober. Ach so. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, aber ich dir auch. Ja, okay. Und man hört und sieht sich wieder, wa? Genau. Tschüss. So. Naja, wie gesagt, Punkt 0 Uhr gibt's hier Verlosung, ein paar Karten. Lovely Lenin am Samstag, 20 Uhr in der Volksbühne. Jetzt gibt's erstmal Musik. Und dann den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit entweder die Karten gibt's natürlich hier unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Punkt 0 Uhr. Und man müsste als Kennwort Leonid Iljitsch Brezhnev sagen. Und ansonsten kann man sich an halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Dann 0331. 0331 für Potsdam 70 97 330. Schlaf von viel Kameraden tot. Dann halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ja, piep. Schlagzeile der Taz zum Tode von Roy Black. Blackout für Roy. Guten Morgen. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, hallo, hier ist Christian. Also ich wollte mal was sagen, und zwar, da kam eine Sendung heute im RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, mit Götz Werner, dem Chef der Drogeriemarktkette, und der hat vorgeschlagen, dass jeder 1500 Euro Grundeinkommen kriegen soll. Ich bin Arbeitslosengeld 2 Empfänger und wäre schon froh, wenn ich 1000 Euro im Monat zur Verfügung hätte. Also das Grundeinkommen ist echt der Hit, weil die Leute dann erstens unabhängiger werden, zweitens mehr konsumieren könnten und drittens hätten die Leute dann auch noch die Möglichkeit, zusätzlich zu ihrem Grundeinkommen noch arbeiten zu gehen, also sich was dazu zu verdienen. Und genau das würde ich gern machen. Also, ich finde die Idee gut. Verbreitet sie. Von da an ging es abwärts. Galileo entdeckte vom Pisa-Turm die Gravitation und sagte, das war doch nur ein Scherz. Mein Papst, ich achte eure Institution. Von da an ging es abwärts. Es gibt keine Dramen, das Schöne und das Herz, die Biester auch im Fernsehen nicht mehr kamen. Von da an ging es abwärts. Revolution im März. Nur nicht mitgeköpfter Evolution. Ja, einen schönen Abend. Schön, David, dass du auch wieder da bist. Also dir, das Thema von heute, von nun an geht's bergab. Ich glaube, das müsst ihr ein bisschen ernster nehmen und das nicht mit irgendwelchen Schlagern verbinden. Es geht nämlich ganz gewaltig bergab und nicht nur für Einzelne, sondern für die gesamte Menschheit, weil fast alle Menschen der Welt alles tun, um unsere Welt zugrunde zu richten. Gerade erst vor 2 Tagen wurde im Rundfunk bekannt, dass die Klimakatastrophe bereits nicht mehr abgewendet werden kann. Die könnte höchstens, wenn die Menschen ab sofort vernünftig würden und ihre bisherige Lebensweise ändern, könnte die Klimakatastrophe etwas abgemildert werden. Aber verhindert werden kann sie bereits nicht mehr. So weit ist es schon gekommen. Also für die gesamte Menschheit geht das ab, weil die Mehrheit dabei ist, die Welt unbewohnbar zu machen. Hallo, halbautomatischer Anrufbeantworter, Sprechpunkt Kuttner. Hier ist Birne. Ich wollte mal fragen, ob der liebe Kollege sich nur mit Männern, mit solchen Typen da unterhält oder ob auch mal mit einer Frau spricht. Was ist denn der Islam? Das ist doch weiter nichts anderes als ein Sammelsurium der miserabelsten Bestandteile der jüdischen und der christlichen Religion. Hallo, hier ist Frankfurt-Oder. Also Kuttner, was du immer für geile Musik aus den Schubladen kramst. Einfach der glatte Wahnsinn. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja, das kann ich wirklich nicht singen. Denn die Menschen sind ja im Begriff, die Welt unbewohnbar zu machen. Aus Blödheit, aus Gier und wegen diesem abscheulichen Kapitalismus. Nico Toriani ist aus der Schweiz, nicht aus Italien. Und letztes Mal habe ich was falsch gesagt. Ein Mensch ist nicht von Ringelnatz, sondern von Eugen Roth. Der hat ein ganzes Buch geschrieben, was oben ein Mensch betitelt ist. Und es ist besser, Sie machen den Anrufbeantworter nicht am Anfang, wie Birne will, sondern weiter am Ende. Moment, jetzt muss ich erstmal meinen verschmierten Zettel wieder umdrehen. Das geht nicht so schnell. Ach so, ich hatte von Max und Moritz als Kind ein Buch in Farbe und auf Lateinisch. Hey Kuttner, ich muss dem Böhne ja echt mal recht geben. Es wäre echt besser, wenn du den Anrufbeantworter mal früher spielst. Wenigstens wegen Elbe oder so. Pop oder Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Schade eigentlich. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie kommt der Lukas? Ciao. Mauer, Stadt, Türkei, Tür, Hinterstadt. was immer das bedeuten mag. Duff war nicht mit Kebab-Träume davor. Renft mit Nach der Schlacht und zwischendurch. Der Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Genau. Hier diskutieren wir aber noch ein bisschen weiter zu diesem Ost-West-Ding. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich staune ja noch so ein bisschen darüber, dass es so auf der Insel so irgendwie, ja, gibt's das noch, aber eigentlich auch nicht mehr. Aber präzise will's dann doch nicht so richtig werden. Ist ja vielleicht auch nicht so tragisch, ist vielleicht eben einfach so. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine Dreiviertelstunde ein bisschen darüber zu reden. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Sonny. Sonny? Richtig. Hallo, Sonny. So. Hi. Und auch 16, oder? 16, ja. Echt? Ja. Ich find's echt so erstaunlich, dass wirklich das verbreitetste Anrufalter wirklich 16 ist. Krieg ich noch die Karten für Samstag eigentlich? Nee, die sind jetzt schon weg. Oh, das ist ja... zur Not kann man so hingehen. Mit Schülerausweis ist es dann auch nicht so teuer. Ja, ja, stimmt eigentlich auch. Das oder ist schafft man gerade noch so. Ist auch nicht teuer, als wenn du dir ins Kino gehst. Als wenn du dir Drogen kaufst, genau. Ja, also wenn ich hier... Also ich meine ja, das ist ja immer so, die sagen alle, wenn ich Langeweile hab, mache ich irgendwas Schlimmes und so weiter. Naja, das... Wer sagt nicht? Naja, alle... Deine ja, Eltern das, und die, der ja, Pfarrer? Natürlich. Der Pfarrer, die Lehrer, die Politiker. Was hast du mit dem Pfarrer zu tun? Ich hab nichts mit dem Pfarrer zu tun. Ach so, gut. Sehe ich immer im Fernsehen die Leute. Oh, unglaublich, ja. Unglaublich. Gut, von wo aus rufst du an? Reinickendorf. Reinickendorf. Ach, dann doch eher Westen. Ja. Ich bin ja auch schon zur Zeit geboren, da gab es seit 2 Monaten auch keine Mauer. Grenzen mehr dazwischen. Ja. Also ich sehe das auch nicht mehr so. Ich meine, der Kollege da vor 2 Anrufern... Der aber sag mal, warte mal, das ist mal richtig eine Mauer, ja? Das weißt du schon? Das und weißt du jetzt auch, sag mal, von deinen Eltern oder so weit? Ja, natürlich, ich bin ja gebildet. Die dann noch erzählen, wie es war, als man dann so immer an der Grenze durchsucht wurde, Eintrittsgeld zahlen musste und ja, im ja, Osten genau. So grau war und man mit dem Geld immer nicht anfangen konnte, ja, also, außer das zu verfressen und... Ja, oder einfach nur zu gehen ohne Wechselgeld und so. Ja. Das ist ganz schlimm gewesen, angeblich. Ja. Naja, das sind immer so diese Kamellen, die man da immer mitkriegt. Naja, und aber im Grunde, für dich spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Nö. Also das sieht da ein bisschen anders aus als hier. Ja. Aber beobachtest du denn so an anderen Stellen, dass es noch so eine Art Ost-West-Auseinandersetzung gibt? Naja. Also so in der Politik taucht ja dann auch immer noch ein bisschen auf. So irgendwie da Solidaritätsdings ja, da, klar. Ostministerpräsidenten und so. Ja, aber was soll das? Also ich meine, man soll die jetzt mal auf eine gleiche Stufe stellen. Sowas kann man eigentlich jetzt nicht mehr machen. Wobei, somit auf die gleiche Stufe stellen ist ja so einfach nicht, wa? Also ich meine, es gibt ja immer noch so Gehaltsunterschiede und dann ist ja schon irgendwie einfach klar, dass im Osten eher nichts los ist. Also so wirtschaftsmäßig hängt das irgendwie total hinterher. Ja, das weiß ich. Auch wenn es im Westen auch nicht so gut ist, ist im Osten noch unguter und so. Nee, die mussten ja auch ihre Wirtschaftsstruktur nach 90 erstmal umstellen. Da war da halt so ein Bruch drin. Die müssen ja nachholen. Ja, ja. Und deswegen zahlen wir auch immer diese Sache da seit wie hieß das gleich? Solidaritätsdings. Ja, genau. Vorhin habe ich ja jemanden gefragt, Westler, soll er mal ein paar Adjektive nennen? Und dann kam hochmütig, hochnäsig, angeberisch, egoistisch. Könntest du jetzt, ja. So ist es, so bin ich, so nee, sieht's so aus. Nee, so bin ich eigentlich weniger, aber ja. Das ist dann halt dieses Menschenbild, das man da mitbekommt von seinen alten Soli-Lehrern da, keine Ahnung. Also ich habe ja auch nicht vom Ost da dieses Bild, dass er jetzt so komisch heruntergekommen rumläuft, keine Arbeit hat oder so. Ich meine, der ist ein ganz normaler Mensch und wenn jetzt, also die Amis glauben ja auch, dass wir alle in Trachtenkleidung rumlaufen und so weiter. Und wenn der jetzt glaubt, wir sind hochmütig, oh, naja, dann ja. Muss er halt mal nach Reinickendorf kommen, da sind die alle anders. Ja, echt? Jo. Gut. Hast du denn zum Beispiel Ostler in deiner Klasse? Nicht wirklich. Die sind alle so mein Jahrgang. Also, naja, so aus dem Osten richtig kommt eigentlich keiner. Mein Klassenlehrer, mein Alter, kam aus dem Osten. Ach so, und war das zu merken? Ja, der hat sich richtig gerühmt mit seinem Zweitakter-Trabi, den man verheizen konnte, falls er kaputt ging. Ach so, der ist mit dem Trabi immer gekommen und hat gesagt, ist er nicht. Also, aber er hat sich dafür gerühmt, dass es den gab und der war viel besser als alles andere. Ach echt? Oh ja, der war ganz schlimm. Also, wir haben in 3 Jahren auch 3 Klassenfahrten gemacht, die ziemlich cool waren, aber halt alle in Ostsee. Eieiei. Jetzt haben wir ein Trauma. Ist doch echt? Was habt ihr denn für ein Trauma? Na, wir können auf keinen Fall mehr in die Ostsee fahren. Nee, jetzt muss es schon wenn dann Sylt sein. Ja, oder? Sylt oder weiß ich, Mallorca. Genau, Sylt oder Mallorca. Mann. Aber, achso, dann hast du jetzt, war deine eigentliche richtige harte Osterfahrung, war dann der Klassenlehrer. Ja, genau. Und die Ostsee. Und die Ostsee, ja. Und als ihr dann immer an der Ostsee wart, aber ich meine, wenn du jetzt darüber klagst, dann ist es ja doch schon so, dass man mit, dass ihr mitgekriegt habt, dass ihr plötzlich auf immer im Osten seid. Ja, ja. Das und dass man auch woanders hinfährt. Also, mit der Klassenfahrt und so weiter, in dem Jugendheim, wo wir da waren, die Herberge. Ja. Das war schon so, also. Aber ich meine, wärst du denn jetzt lieber in Schwarzwald gefahren? Klassenfahrt ist jetzt Klassenfahrt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, in Deutschland bleibt, wenn man sagt, wenn die Wahl hat, okay, wir fahren nach Neapel oder wir fahren nach Dings da, das wäre was anderes. Ja, aber ja, darum ging es ja nicht. Ja, ja. Sondern offensichtlich seid ihr im Lindle geblieben? Und dann wäre ja der Schwarzwald sicherer oder besser oder lieber gewesen, oder? Nö, das kann ich nicht sagen. Ich war erstmal noch nie im Schwarzwald und zweitens, es hat mir eigentlich recht Spaß gemacht da. Ich ging ja auch in der Grundschule in Osten zur Schule und da gab's halt. Wo denn? Wo? Ja. Bei Blankenfelde. Ach so, warum das? In Dahlewitz hieß es. Warum? Ja, meine Mutter fand es da cool. Und außerdem war mein Vater da auch so irgendwie aktiv. In der Schule? Ach, nee, aber in der Gegend. Ach so. Deshalb bin ich darauf und naja, das war halt ganz passabel, kann man sagen. Und warst du dann irgendwie dann doch schon so mit so Ostland quasi? Ja, ja, die ersten Lebensjahre alles. Ja. Da war das auch noch alles noch so frisch von der Wende, also da war ich ja noch jung und... Und aber da spielte dann der Unterschied dann doch noch irgendwie eine größere Rolle als jetzt. Nee, das konnte ich nicht sagen. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Also die ersten Lebensjahre habe ich da verbracht, da habe ich fast nichts mitbekommen von dem Westen zu Hause. Ja. Erstmal, weil es mich nicht interessiert hat, da war ich 6. Und jetzt war ich da noch, also so oft bin ich da jetzt wirklich nicht. Also mein Vater wohnt jetzt zum Beispiel in Leipzig, da fahre ich auch manchmal hin und da merkt man das eigentlich nicht wirklich, dass man im Osten ist. In Leipzig? Ja. Also, stimmt. Da sieht es genauso aus. Ich glaube, in Köln sieht es da genauso aus wie in Leipzig. Also man merkt schon einen Unterschied zu Berlin. Die Häuser sehen älter aus, aber... Aber sagen wir mal, so ein bestimmter Ostfrust, den wir jetzt durchaus vielleicht so ansatzweise hier in der Sendung ja auch schon irgendwie vernommen haben, den kriegst du dann in Leipzig auch nicht mit? Den krieg ich nicht mit, nee. Die sind alle ganz normal. Also ist nicht so, dass du nicht zur Kenntnis nimmst, sondern du kriegst ihn ja nicht mit, sondern das ist wirklich überhaupt gar kein Unterschied. Nö, das ist kein Unterschied. Also wenn die da so einen Frust hätten und so, uns geht's so doof, dann würde ich das schon merken, glaube ich. Also so beschränkt bin ich nun nicht. Ja, ja. Nee, glaube ich dir auch, ja. Ach, kick mal an, ja. Spielt's also tatsächlich wahrscheinlich wirklich irgendwie keine Rolle mehr. Und dann wird man vielleicht in zehn Jahren nicht mehr wissen, warum 3. Oktober ein Feiertag ist. Ja, das würde ich hoffen. Warst du feiern heute? Nee. Ich war heute nicht feiern. Aber jetzt hier auf der Flaniermeile, auf der Public Deutsche Einheit Viewing, waren ja irgendwie vorhin in der Nachricht mal zu hören, 250.000 Leute. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Aber wobei, wahrscheinlich ist das irgendwie auch real, wisst ihr, irgendwie. Die Berliner sind ja dann durchaus immer feiersüchtig. Nacht, vielleicht waren das auch die Angereisten. Nach der Bundesministerien oder lange nach der Bahnhofstoiletten oder Deutsche Einheit auf dem Dings da, immer finden sich immer 200.000, die irgendwo hingehen. Eigentlich. Wahrscheinlich, war, oder? Ja. Genau. Aber dass das irgendwie Feiertag war, ist dann doch eigentlich ganz angenehm. Ja, genau, da hat man ein bisschen Ruhe. Aber Ferien habe ich sowieso, also. Ach so, sind jetzt gerade Ferien? Mhm. Mensch, sag mal Kinder, ihr habt ja nur Ferien. Ja, 5 Wochen Schule, dann wieder 2 Wochen Ferien. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Oh Mann, vielleicht soll ich auch noch mal zur Schule gehen. Mich nervt es ja hier immer. Zeugen bei heute ist Feiertag und Icke muss arbeiten. Tja. Das ist fies, oder? Naja, ich meine, ich glaube, du hast ja Spaß an deinem Sprechfunk deshalb. Naja, mal mehr, mal weniger. Wieso? Aber Arbeit ist aber... Naja, manchmal habe ich auch weniger Lust. Ja, wenn da so ein paar... Nee, aber so überhaupt. Manchmal habe ich vorher einfach real, ob was hinterher passiert, aber vorher überhaupt ja keine Lust und denke, Mann, heute würde ich mal auch lieber die Beine hochlegen und schön ein bisschen im RBB Uli Zelle ankicken, was der wieder für Quatsch macht. Ja, dann machst du den Reden-mit-Hörer-Talk an und dann gehst du Kaffee trinken oder was. Ach so, dass ich, meinst du, wieder mal die Hörer einfach zusammenschalte und mich schön draußen vor dem Fernseher setze? Lässt du dir auch manchmal so machen, dann kommst du alle Stunden mal wieder, sagst die Nachrichten an und dann ist Schluss. Ist eigentlich auch gut. Ja. Ja, hab ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ist ja auch ganz merkt schön. Merkt man ja auch. Also für mich, was merkt man? Ja, dass du dann einfach abhaust. Achso, ja, das merkt man wohl. Wenn ich nicht da bin, dann redet ja, sagt ja keiner mehr was. Nö, also nur die Hörer gegen Hörer. Genau. Aber Hörer gegen Hörer ist eigentlich auch ganz schön. Vielleicht kriegen wir die letzte, ja, vielleicht kriegen wir sogar die letzte halbe Stunde noch so hin, Hörer gegen Hörer. Osten gegen Westen, Osten, Ostler über Ostler, Westler über Westler, Ostler über Westler, Westler über Ostler. Ja, ist klar. Wäre eigentlich auch ganz schön, oder? Nö. Ich würde jetzt schon so gern wieder zu Ende. Du meinst, ich muss schon immer noch meine führende Hand, muss dabei sein. Ja. Ja. Naja, super. Jetzt kommen da wieder so eine, Freaks, würde ich sagen. Gut. Okay, na dann, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Und tschüss. Ja. Gut, und wir hören uns jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung an, den David, der immer verdienstvollerweise hier produziert. Der asoziale Staat, genau, ist der gemeint, in dem wir leben. Und danach käme dann als nochmal auch so eine Ost-West-Kommentarmusik. Echt eher eine bittere, aber aus westlicher Perspektive von Mutter. Von der Platte von 93, da war das natürlich genau, wie eben gesagt wurde, alles noch sehr, sehr frisch und irgendwie ungewohnt und hardcore. Und die haben dann einen Song gemacht, der heißt Wie füreinander gemacht und fängt echt ein bisschen heavy an. Ekelhafte West trifft widerliches Ostschwein und merkt sofort, dass sie füreinander gemacht sind. Mutter, wie füreinander gemacht, vorher aber der Zusammenschnitt der letzten Sendung, der asoziale Staat. Der asoziale Staat in die Zukunft. 55. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz-IV in Charlottenburg, das auch Jürgens neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die wir dann gemeinsam vortragen würden, und zwar als Band mit dem Namen Three of Hearts, wobei Jürgen schnell gewisse Zweifel kamen, die der Anfang von vielleicht ganz normalen bandinternen Streitigkeiten waren, die unter anderem dazu führten, dass wir überlegten, ob wir den Radiosender, den ins Leben zu rufen wir gedachten, nun in der Kneipe oder draußen an der frischen Luft betreiben sollten, an die wir auch gingen, um über Sexismus und Bildungsauftrag zu sprechen. Der Bildungsauftrag besteht darin, den Leuten klarzumachen, dass sie sich selber Gedanken machen müssen. Worüber? Ja, überleg doch mal. Ja, Maja, Bildungsauftrag. So, ja. Vielleicht darüber, warum die Telefonzellen auf einmal so schwule Rosa haben müssen. Ja, zum Beispiel. Nö, das klingt doch richtig sexistisch. Wieso? Naja, schwule Rosa stimmt doch nicht. Nein, es ist sexistisch, weil er auf diskriminierende Art und Weise die Schwulen mit der Telekom in Verbindung bringt. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, glaube ich, schon. Ist ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, die Kuttner-mäßige Christina Aguilera oder so hat. So. Ja, genau. Aber ich meine, kann ja nicht alle sexy klingen, was sexy ist, oder? Na eben, kick da die an. Polizei ist doch nicht sexy. Nee? Aber war hier nicht bei diesen Village People auch immer so ein Polizisten-People? Ja, aber es hat ja also... Und wieso gehen die da jetzt in Tabakladen drin, die Polizisten? Aha. Ja, warum nicht? Ist ja interessant. Interessant ist erschreckend. Wieso ist das erschreckend? Ich würde auch mal sagen, es ist mal wieder eine von diesen Zigarettenrazzien. Mein lieber Scholli, arme Deutschland. Was für Zigarettenrazzien? Ja, weißt du nicht, ist doch hier ein Teil von diesem Diskriminierungsprogramm gegen Raucher. Ich? Ich habe ja nichts von dir gehört. Kommt doch so weit, dass ich aufhöre zum... Ja, früher oder später. Hast du eigentlich mal geraucht? Icke? Nee. Schick und rauchen. Ja, den musst du wohl nicht so anheben. Ist ja, okay, eine Kunst. Sein. Ist ohne Strom. Und? Ja, was heißt hier und? Ich hab ja mal geraucht. Da hat man ja so einen irren Geschmackssinn, wa? Und Geruchssinn und riecht alle zu toll. Durchs Rauchen? Durch nicht rauchen. Das kann aber auch seine negativen Seiten haben. Man muss früh nicht husten. Wieso? Hey, Mann, ist doch ganz geil, wenn man früh nicht husten muss. Ja, mach ich ja aber auch nicht. Wieso hustest du früh nie? Warum denn nicht? Weil nur weil du Nichtraucher bist, Drecker Nichtraucher. Es tut mir leid. Mann. Ich bin interessiert, ob da gleich jemand abgeführt wird. Na. Warum denn? Ich weiß ja nicht, was Tabakkindern normalerweise zur Last gelegt wird. Ah. Vielleicht Anstiftung zu gesundheitsgefährdendem Verhalten. Oh Gott! Ah, ich glaube, die sind da nicht mehr ganz so zimperlich mittlerweile. Das wird ja auch nicht bei den Tabakkindern bleiben. Ja. Wird dir ein Feuerzeug schenken. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil.

malen sie sich aus, was die wohl täten bei Johann Strauß. Ja, doch, ja. Und kein Sequenzer löscht ihnen aus die alte Liebe zu Johann Strauß. Die alten Männer tanzen nicht mehr. Doch in den Seelen schweben sie sehr. Dann tanzen alle nach Johann So silly war ich. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, so viel schöne Musik noch dabei, die schaffe ich jetzt gar nicht mehr zu spielen. Ich habe den ganzen Tag rausgesucht, Riesentüte mitgebracht und jetzt landet man doch mal bei diesen 10 Sachen, die man spielen kann. Das ist so ärgerlich, insbesondere habe ich natürlich bisher, das werden wir aber noch hören, vergessen, hier die altgriechische Coverversion von Ring of Fire von Arno und Bruno zu spielen. Haben sie mir zugeschickt, immer nur Vocals und immer mit Gitarre ist total super. Spiele ich jetzt gleich nachher nochmal. Und sicher, nächste Sendung, übernächste Sendung, die muss gespielt werden. Ansonsten, versprochen waren ja eigentlich auch noch eine lateinische, eine hebräische, eine mongolische, eine amharische, so, also verschiedene Versionen. Wer sich irgendwie daran beteiligen will, Ring of Fire in einer dieser sehr seltsamen Sprachen. Chinesisch wäre auch toll, Japanisch wäre natürlich auch super zu covern. Solltet ihr das unbedingt machen, schönes MP3 draus machen und mir schicken an kuttner@kuttner.de den altgriechische, die hören wir dann gleich noch. Hallo? Ja, Tag ist Daniel. Hallo Daniel. Ja, ich hoffe, heute hören noch ein paar Pioniere zu. Ich habe nämlich eigentlich einen Überfall vor. Mhm. Ja, ich schreibe eine Facharbeit über das, über die erlebte Geschichte mit der Pionierorganisation. Ja. Und speziell dem Liedgut. Und dachte, das passt heute vielleicht ganz gut. Brauche noch ein paar Kandidaten für eine Befragung. Was sollen die machen? Die sollen ja Fragen beantworten. Ja, ich habe so einen Fragebogen vorbereitet und den können sie beantworten. Ja, und wie sollen die jetzt an den Fragebogen kommen? Die können mir eine E-Mail schreiben, wenn sie können. Na, dann sag doch mal deine Adresse. Gott und Pferde, ein Wort. Gott und Pferde? Genau, @web.de. Gott, und wie kommt man denn auf so einen Namen, sag mal? Durch meine beiden Vornamen, Daniel und Philipp. Geht dir das jetzt auf, oder? Nee, noch nicht ganz. Also einmal irgendwie, mein Richter ist Gott und das andere ist halt der Pferdefreund. Aha. Ja, und... Gut. Gott und Pferde@web.de, da kann man sich einen Fragebogen... Nee, kann man... Den schicke ich dann zu. Ja, kann man sich mit dir ins Benehmen setzen, wenn man Pionierorganisationserlebnisse noch hatte. Genau. Wobei, ihr habt es ja in West-Berlin auch, wa? Naja, ich schreibe über die in der DDR. Also, ah ja. Was es da im Westen gab, weiß ich nicht. Weiß, dass es eine FDJ im Westen noch gab, die dann verboten wurde. Genau. Aber ja. Und Pioniere gab es, glaube ich, auch von der SEW. Ja, das kann sein. Die sagt mir dann eher was. Gut. Ja, also wer da Interesse hat an gottundpferde@web.de, E-Mail schicken. Einfach eine leere E-Mail. Super. Soll eigentlich anonym sein. Geht dann nicht mehr ganz, aber ja. So wie, halb. Wie alt bist du? Von wo aus rufst du an? Ja, ich rufe aus Westteil Berlins an sozusagen und bin 26. Und eher Ostler oder eher Westler? Mischling. 9 Jahre noch Osten erlebt. Ja. Und danach auch gleich schulisch eigentlich in Westen erlebt. Ja. Und ja, ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es auch jetzt noch ganz große Unterschiede gibt. Welcher Art? Du beschäftigst dich ja dann so ansatzweise schon noch wissenschaftlich damit, oder? Wissenschaftlich ist vielleicht übertrieben. Also ich hole meinen Abi jetzt nach und mache da eine Facharbeit zu dem Thema. Und ja, aber ansonsten so privat beschäftige ich mich schon damit. Und es ist naja von der Prägung anders. Also ich fühle mich Ostlern eigentlich verwandter, irgendwie seelenverwandter als richtigen Wessis. Trotzdem wird ja aber jetzt quasi fast eher ein Drittel deines Lebens nur ausgemacht hat, deine DDR-Biografie, oder? Ja, ja. Aber na gut, Elternhaus und vielleicht Bekanntenkreis und ja. So. Und woher kommt dann diese Seelenverwandtschaft? Wo führst du die zurück? Tja, also was ich beobachten konnte, ist so mehr Natürlichkeit bei den Ossis, weniger Ausrichtung auf das Geld, denke ich auch. Aber meinst du heute noch? Ja, also denke ich jetzt... immer noch. Also es nimmt natürlich ab und manche... haben den Wechsel gleich nach der Wende geschafft. Ja. Und woran merkst du das? Also sind das noch so Unterschiede, die dir jetzt tatsächlich auch auffallen in deinen unterschiedlichen Bekannten, bei deinen unterschiedlichen Freunden? Oder ist das eher so weit? Naja, ich glaube, das hängt sehr von einem selbst ab. Also ich gehe jetzt auf den Wessi nicht so zu, dass ich sage, also der ist von vornherein oberflächlicher. Deswegen habe ich damit nicht so eine Probleme. Und es ist bloß öfter so, woran es liegt, weiß ich nicht, dass ich mich mit Ossis dann doch irgendwie schneller verstehe. Vielleicht nicht im Endeffekt besser, aber doch schneller. Ja. Tja. Naja, und das Gleiche erlebe ich komischerweise mit Türken und mit Bayern. Dass du dich mit Türken und Bayern schneller verstehst als ja, als mit, sagen wir mal, Wessis anderer Bundesländer. Ja. Echt? Ja, das mag vielleicht so an der Prägung gelegen haben. So eine Anekdote aus dem Botanischen Garten von neulich, da meinte ich so zu einer Bekannten, naja, das sind die und die Pflanze. Und kam eine ältere Dame auf mich zu und meinte, ja, also in Bayern hat man das auch noch gewusst. Und weil ich auch so meinte, ja, im Osten haben wir das alles noch gelernt. Und irgendwie ist das so, weiß nicht, das ging dann wieder so um die Sachen, die man eben... wo man eben der Meinung war, ja, das gehört zum Leben, man muss halt Roggen und Weizen auseinanderhalten können und Gut, ja, okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke, dass ich also wie gesagt, genau, wer sich da an deiner Facharbeit beteiligen will, an Gott und Pferde in einem Wort, gottundpferde@web.de eine E-Mail schicken und dann kriegt er einen Fragebogen zugeschickt. Aber das heißt, man müsste ja dann schon mindestens, wie alt müsste man mindestens also sein? Also mindestens, sagen wir so, also eigentlich 26, denke ich. Oder? Genau. Ja, also ich habe es noch 2 Jahre erlebt und ein bisschen älter wäre nicht schlecht, ja. Okay, gut. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt hören wir ganz schnell nochmal Ring of Fire auf Altgriechisch. Echt eine tolle Coverversion von Arno und Bruno. Super. Wer also in deren Fußstapfen treten will, Lateinisch steht noch aus, Hebräisch steht noch aus, Amharisch steht noch aus, Mongolisch steht noch aus, interessante Sprachen, alles, egal wie, macht Vorschläge und schickt es an kuttner@kuttner.de. Hayes, du Tete. Heis, Duo, Tres, Tetra. Hau der rosen Flägon, Poete, Pyrphorakyklon, Etechten, Hypotuportu, Piptones, Pyrphorakyklon, Pipton, Deston, Pyrphoron, Kyklon, Eton, Kat, Hede, Heflox, Fietai, Kajorka, Ka, Kyklos, Pyrphoros, Kyklos, Pyrphoros. Hey, du ist die Gäumaru, Psychonikene, Meteron, Synantauson. Epison, skrives in ekasu, pyr mene genomen, achalino. Pipton, deston, pyr foron, kyklon. Eton, kat, hede, heflox, fyetai, kajo, ka, kyklos, pyr foros, kyklos, pyr foros. Pipton, deston, pyrphoron, kyklon, eton, kat, hede, heflox, fiestai, kaio, ka, kyklos, pyrphoros, kyklos, pyrphoros. So, Arno und Bruno waren das mit Ring of Fire auf Altgriechisch. Sie haben leider den, wenigstens, also nicht mal den Titel des Songs, also jetzt, was heißt Ring of Fire auf, aber Kyklos die Voraus oder irgendwie so, war ja irgendwie halbwegs zu vernehmen, aber leider nicht direkt hingeschrieben, dann könnt ihr es präziser ansagen, so war eben Ring of Fire auf Griechisch. Ihr könnt euch daran beteiligen. Ach, jetzt ganz schnell noch, war, oder? Ja, so praktisch, dass wir wenigstens noch Tschüssi sagen, weil ich habe noch so eine wunderbare, extrem DDR-istische Musik dabei. Modern Soul Band mit Manfred Mücke. Hallo. Hi, Kuttner. Ja. Na? Wolltest du jetzt noch was Entscheidendes sagen? Na, ich bin mir quasi da jetzt unsicher gerade. Letzten Satz. Aber du wolltest Tschüss sagen, wa? Ja, im Grunde den letzten Satz würde ich jetzt gerne noch hören. Irgendwie jener, der so... Ach du Scheiße. Was, naja, was sowas wie, ob Norden, Süden, Osten oder Westen, bei Muttern schmeckt's am besten. Ob Norden, Osten, Süden, Westen, bei Muttern schmeckt am besten. Genau, damit hätten wir doch dann das Thema des heutigen Abends eigentlich nochmal ganz charmant zu einem Ende gebracht, oder? Na wunderbar, Kuttner, freue ich mich. Super, okay. Tschüss. Jo, rinjahauen. Genau, rinjahauen und wir sagen hier auch nochmal schnell Tschüssi, oder? Hallo? Na dann eben nicht. Dann hören wir jetzt Modern Soul Band, Manne Mücke, Manfred Mücke und dann ist praktisch die Sendung zu Ende. Her, ich weiß gar nicht mehr, wie es so richtig begann. Es war die Beatles-Zeit, der Mersey-Sound, den ich einfach super fand. Falsch, Mann, ey, Mensch, mal passig, aber auch nicht so richtig auf, das ist nicht schön. So, jetzt hier, meine Mücke, Mann, ist das ein Ärger. Steht Manfred Mücke mit seinem Stolz, rundet auf und rechnet ab, gebrauchte Möbel, die sind knapp. Manne Mücke füllt ne Lücke auf dem Möbelmarkt. Verkauft preisgesenkte Sofas auch am Feiertag. Und sein Lamm hat sich erlangt, denn sein Möbel mit großer Zukunft und meist keinem Geld. Was sie suchen, das gibt's kaum noch. Oh, alte Spiegel mit Schlagel und so. Mann an Lücke, füllte Lücke auf dem Möbelwein. Verkauft preisgesenkte Sofas auch am Feiertag. Soulband mit einem Song, der so die Poren der Marktwirtschaft als inhaltlichen Hintergrund hat. So, damit ist praktisch die Sendung zu Ende. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder oder sehen uns vielleicht am Samstag 20 Uhr in der Volksbühne. Ich würde Tschüss sagen, bleibt schön am Radio und Norden, Osten, Süden, Westen, bei Mutter schmeckt's am besten. Ist sie dein Mondenschein?